senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. Ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst deine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem per Du. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergeht. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt, ja, hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Herzlich willkommen. Ach, Sascha, ich höre dich ganz schlecht. Naja, was können wir denn da machen? Soll ich mal irgendwie, wollen wir es so versuchen nochmal? Obwohl, jetzt klingt es eigentlich ganz gut. Ist jetzt besser? Ja, ich höre nicht mal mich. Du hörst nicht mal dich? Ne? Ja, ist irgendwie. Dann hörst du ja wirklich schlecht. Dann brauchst du entweder einen Kopfhörer oder einen anderen Hörer. Vielleicht liegt es am Kopfhörer. Aber du hast ja wahrscheinlich schon alles probiert, oder? Nee, ich habe nichts probiert. Ich muss ja erst den Live-Event abwarten, sozusagen. Und jetzt hörst du immer noch ganz schlecht. Das hier? Das kann ich habe aber hier, sein. Der liebe Reini ist da und ja, versucht. Der hilft dir beim Hören, oder was? Vielleicht ist ein Hörgerät dabei. Ich habe in den letzten Tagen so viele Hörgeräte gesehen. Echt? Du glaubst es nicht, ja. Ganz viele plötzlich. Ich bin ja mit Menschen des Alters zusammen so. Ich dachte, du warst selbst mal im Laden. Im Hörgeräteladen, das habe ich jetzt nicht gehört. Was soll ich denn im Hörgeräte laden? Nee, da war ich noch nicht. Ich war mal bei so einem Arzt, der, um den zu fragen, ob ich schon ob ich schon muss, sozusagen. Hörst du denn jetzt irgendwas besser? Ich finde es okay, aber ich höre auch selbst mich nicht. Aber es ist so egal. Irgendwie haben wir die ganze... Sind wir denn im Radio zu hören? Ja, ob wir im Radio zu hören sind? Ja, also ist gut zu hören, wenn der Pegel so ausschaut. Ach so, ja. Sein. Reini hilft. Und um die ganze Aufregung hier aufzuklären. Ja. Herzlich willkommen beim Stammtisch von... Krause seiner aufgeregten Frau. Ja, und beim Sascha, der heute nicht da ist, sondern irgendwo am Telefon sitzt, in der Karibik oder sonst wo. Im eiskalten Büro sitze ich hier. Bist du noch auf Arbeit? Nein, ich bin nicht auf Arbeit. Ich bin da, wo ich immer zum Paddeln hinfahre, an der Kolbatzer Mühle. Kolbatzer Mühle. Kolbatzer Mühle, da warst du schon mal mit einem knallroten Paddelkombi-Boot unterwegs zu uns, glaube ich. Wir haben das schon mal gemacht. Und im Sommer ist das hier wunderschön, aber im Winter ist es ein bisschen kalt und da ist nicht alles gut heizbar. Und da, wo ich jetzt sitze zum Telefonieren, ist es eisekalt. Also ich versuche es mir irgendwie warm zu halten. Aber du hast Glück. Just vorhin war hier Heizungsmonteur. Wintereinbruch auch. Ja, ne, das geht mir schon seit gestern. Ja, aber ich habe dich heute nie sehnlicher, also nicht, dass du mir generell fehlst, wenn du nicht da bist, aber heute, du und dein Haustier, also du und dein Garten, du und dein Auto haben mir heute ganz schön gefehlt, als ich gerade durch den Schneesturm geradelt bin hier. Naja, das ist hier ähnlich so. Ich war etwas irgendwie, wir machen ja so Außenarbeiten und wenn dann früher als erstes Schnee fällt, ist das immer ungünstig. Aber naja, machen wir uns ein Feuerchen an, dann geht's schon. Bleibt mal einfach liegen und streikt. Das ist internationale Streikwoche. Ja, ich fahre doch nicht zu einem freiwilligen Hilfeeinsatz, um dann dort zu streiken. Was ist denn das? Ja, aber bei dir in der Kneipe kannst du ja auch nicht streiken. Nee, da bin ich ja Beamter. Beamter? In der Kneipe, da habe ich gar kein Streikrecht. Ich habe letztens gesagt, ich schaff's gar nicht zu streiken, ich muss viel zu viel arbeiten. Du hast gar keine Zeit. Ja, ich habe keine Zeit. Immer so viel zu tun ist, meinst du? Ja, immer was zu tun. Na, aber die Berichte sind doch jetzt alle fertig, oder? Naja, so semi, oder wie sagst du immer, plus minus. Plus minus, genau. Ach so, okay. Ich dachte, die wären jetzt mal so richtig plus fertig. Ich habe mit partiellen Arbeiten ab und zu bei meinem Auftraggeber Freude erweckt, dass er sieht, es geht doch irgendwie vorwärts. Ach, du gibst immer so Teilergebnisse ab, oder? Ja. Eine Woche zähle ich die Rauchschwalben-Eier. Nächste Woche zähle ich die Geschlüpften. Die geschlüpften Eier? Die geschlüpften Vögel aus den Eiern. Guckt jemand zum Radiofenster rein und winkt? Das ist der Ingo, der hat heute eine herrliche Kohlsuppe gekocht. Das war großartig. Der will auch was sagen irgendwie, aber ich verstehe diese Art der Zeichensprache. Der Ingo kann gerne mit dazukommen und mitsprechen. Der Ingo fährt morgen nach Hause. Das ist ja... Übrigens nicht der Ingo, den du kennst. Ach so. Nein, das ist ein anderer Ingo. Es gibt mehrere Ingen. Dann soll er schnell nach Hause fahren. Ja, der hat noch ein anderes zu Hause, genau. Genau. Bist du jetzt ganz allein im Studio? Ich bin jetzt ganz allein. Ich habe drei Stühle, drei Computer, 27 Regler und ein neues Telefon. Also was ist neu? Ein Telefon, was sonst nie da war. Ich bin auch doof. Ja. Da habe ich mir jetzt extra, dachte ich mir, nimmst du dir ein paar Süßigkeiten mit, aber die kann ich ja jetzt zwischendurch gar nicht essen. Das ist doch total bescheuert. Naja, wir können theoretisch, ich habe auch drei Lieder mit, wir können auch Lieder spielen, drei. Ja. Nee, das machen wir nicht. Wir quatschen noch ein bisschen. Weißt du, was ich gerade ist? Hier ist ja ganz schlecht mit Internet und sowas. Jetzt habe ich drei Tage nicht geguckt, hatte keine Connection, muss zum Telefonieren immer auf den Berg gehen und. Jetzt mache ich mal das blöde Netz an, die erste Meldung: Mannschaftskasse von Werder Bremen gestohlen. Was ist denn da los? Da? Ja. Dein Verein. Ist ja besser als irgendwelche Internas. Die gestohlen werden. Ja, also die meistens in der Kabine sind ja die Geheimnisse, die kommen raus, ne? Und dann ist, kennst du ja von deinen Bayern immer, ne? Ja, ja. Durchgestochen. Weißt du, ne? Der Maulwurf war unterwegs. Und bei Bremen wird halt die Mannschaftskasse geklaut. Ja, aber die Interna bleiben drin. Das ist doch gut. Und Kann man nicht auch mal so Aktenkoffer vergessen irgendwo? Aber da siehst du mal, wie mit was für ein geringen Budget Werder Bremen, also die Profis müssen noch die Mannschaftskasse klauen, weil sie so Geringverdiener sind. Meinst du, dass die das selber geklaut haben, einer von denen? Oder haben die das untereinander aufgeteilt und haben dann gesagt, boah, weg? Bestimmt der Hauptsperrend, oder? Na, die haben doch da alle selber eingezahlt. Ich dachte immer, das ist sowas, wo man Strafen reinschmeißen muss, wenn man zu spät kommt oder zum Trainer sagt, nee, kein Bock oder irgendwie... Sowas dachte ich immer. Ja, aber da kann ja doch erinnert, das dann wieder sich zurückholen oder. Ich weiß es nicht, bei mir gab es schon lange keine Mannschaftskasse mehr. Ich kann alles wieder zurückholen, das wäre ja gemein. Wenn er sich jetzt seinen Teil zurückholt aus der Mannschaftskasse. Aber es ist ja auch gemein. Ja, es ist wegfallen. Steht ja sogar in der Presse. Ein fünfstelliger Betrag, immerhin. Also, das ist ja auch nicht wenig. Oder? Kommt drauf an, für die Putzfrau oder den Putzmann schon, für den Zeugwart oder die Zeugwärtin, die Zeugwartenden. Wärterin. Wartende. Ja. Vielleicht auch für Jiří Baflinga nicht. Für einen Profi nicht, oder warum sollen die das dann, du hast doch gesagt, die haben das selber. Na, weiß ich. Vielleicht von, die haben jetzt von dem Christian Groß, ne, der ist halbwegs gutes Zweitliganiveau den Vertrag nochmal verlängert, da gehe ich mal von aus, dass sie mindestens halbiert haben, damit er mitspielen darf. Und hast du den auch schon mal gehabt, Christian Groß? Christian Groß hatte ich nie. Der war zu... Gerne groß. Nee, das ist schon okay. Ist er überhaupt Christian? Das weiß ich nicht. Das ist ja nicht, weißt du. Deine Mannschaftskasse, nicht meine. Das mit dem Aktenkoffer, nee, das war glaube ich, hier vom HSV einer. HSV, ich dachte, es wäre ein bayerischer Aktenkoffer gewesen. Da bin ich mir unsicher irgendwie. Aber ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen und will da jetzt auch nicht rumspekulieren. Irgendwen hat man einen Aktenkoffer auf einer Parkbank vergessen. Ich glaube, das war der Präsi vom HSV. Ach ja, kann auch sein. Kann auch sein. Und irgendwer... Ich glaube, das war der Herr Kruse, der hat mal irgendwie sein gewonnenes Geld aus der Spielbank im Taxi vergessen, oder? Ja, genau. Liegen geblieben. Mama hat es ja wieder gekriegt. Weiß ich gar nicht. Na, ich auch nicht. Hat er auf jeden Fall danach auch bei Bremen gespielt. Ja, wahrscheinlich. Muss erstmal eine Strafe in die Mannschaftskasse leisten. Der Heini. Der macht jetzt auch, der hat ALG1, kriegt er wahrscheinlich, oder? Wer? Der Max Kruse. Max Kruse? Das weiß ich nicht. Ist denn der komplett entlassen, oder was? Der ist, glaube ich, so wie entlassen. Ich weiß gar nicht. Wird man den als Profifußballer entlassen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur aus... Wollen wir das mal ausprobieren? Ich war ja noch nie Profifußballer in meinem Leben. Ich wurde ja schon mal verkauft. Habe ich das gemacht? Ich glaube, ja. Was? Für einen Appel und einen Käse. Oh ja, dann habe ich es wirklich gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr dran, bekenne mich trotzdem schuldig. Es gibt sogar eine Verfilmung. Ja, schöne Grüße auch an Ella, falls die auch mal zuhört. Jetzt verstehe ich. Ja, jetzt kommt die Erinnerung. Ja. Ja, das war ja Geschauspieler. Das war ja ein Fake-Transfer. Ja. Da ist immer ein Fünkchen Wahrheit auch dran. Nee. Nee, es kann auch richtig schwindeln. Ohne Wahrheit, das geht auch. Fünkchen Wahrheit. Nee, das war da nicht dran. Ach Mensch, Kevitsch. Gibt es irgendwas Neues in der Stadt? Habe ich irgendwas verpasst? Wahrscheinlich nicht, ja? Was meinst du mit in der Stadt? Naja, in der großen Stadt hier, ich bin schon ganz ausgedünnt, so schön wie das immer ist. Da ist so informationell abgeschnitten, immer. Hätte ich gewusst, dass du nicht da bist, hätte ich mich informiert, aber... Ach so. Ich konnte nicht in der Stadt. In der Stadt? Nicht irgendjemand irgendwo festgeklebt oder sowas? Nee. Nicht. Nee. Der Schornstein gesprengt zufällig bei euch? Nee. Das kommt erst im Frühling. Oh, jetzt ist mir aber warm, Sascha. Ich muss ja mal ablegen. Ja, red mal weiter, Alene. Ich freue mich, dass es dir warm ist. Also hier sind eine Hitze. Hier sind heute Nacht minus 4 Grad. Ich habe mich allerdings auch warm angezogen. Ne? Ich bin ja mit dem Fahrrad durch einen Schneesturm. Mhm. Und da ziehe ich mich lieber ein bisschen wärmer an, als ein bisschen... Stürmt das nach wie vor? Stürmt das immer noch da draußen? Ja, ja. Oh, das ist ja widerlich. Es ist bestimmt schon 5 cm Schnee gefallen. Ah, das ist ja widerlich. Da komme ich erst wieder, wenn der weggetaut ist. Hier taut es tagsüber immer und nachts schneit es dann wieder. Ich mache immer so ein schönes, großes, so eine Feuerschale und da kommen die ganzen Holzreste rein, die man so erbeutet während des Tages. Ja, aber wir haben eine schöne Arbeit hier, finde ich. Schon, habe ich noch nicht gemacht. So aus dicken Baumstämmen Wände bauen. Ich hatte da an derselben Stelle schon mal eine Wand gebaut, das ist ein paar Jahre her. Du musst dir vorstellen, da ist so ein Weg zum See und auf der rechten Seite ist da so ein Hang. Und damit der nicht runterrutscht an der Stelle, wo man Boote hinlegt, weil der immer mal ist halt so Sandboden, da rutscht immer mal was, wurde da eine Wand hingebaut aus so Holzbrettern irgendwie. Also Pfosten rein in die Erde und dann Bretter dran, um das zurückzuhalten. Das ist nur nach ein paar Jahren durchgefault. Und jetzt wird es richtig gemacht. Das heißt, es kommen jetzt dickere Pfosten in die Erde. Dann haben wir alles mit der Hand ausgehoben. Und statt den Brettern kommen jetzt auch so Baumstämmchen hinten dran. So 15 cm Durchmesser. Das wie viel? Braucht also ein paar Jahre länger, um durchzufaulen. Wann habt ihr das denn gemacht? Was denn? Die Arbeit mit den Brettern. Die Arbeit mit den Brettern, den ersten Zaun, das ist ein paar Jahre her. So, und die sind ja nur durch gewesen und jetzt haben wir gestern angefangen und die Stämme gesetzt, das sah aus wie Stonehenge. Erstmal so einen riesigen, großen Durchmesser, 43 cm oder irgendwas, haben wir da 1,20 Meter in der Erde versenkt und oben gucken noch 2 Meter raus, 2,50 Meter oder sowas. Da hieß ich mit dem Bagger das Ding dran gehängt und dann in das Loch reingesenkt, das war schon eine herrliche Arbeit, das habe ich geschwitzt. Ja, und jetzt machen wir immer Stück für Stück irgendwelche runden Baumstämme dahinter. So wie ein Blockhaus, so in der Art. Mhm. Sowas in der Art. So hat es gleich am ersten Tag hat's mein Freund Alexander ausgehängt, aber Rücken, zack, weg. Naja, war klar. Du Stinker. Der Künstler. Ja. Du Stinker, du Kleiner. Schöne Grüße. Der bringt dich um, wenn du nach Hause kommst. Der hat eine Gitarre auf dem Kopf. Der ist vielleicht schon ein bisschen zu alt für so eine Arbeit. Oh, jetzt hat er dir aber 2 Gitarren auf dem Kopf geschmissen. 2 Gitarren auf dem Kopf. Ja. Nee, Alexander ist ein ganz feiner, muss ich klarstellen. Er hat noch seinen Bruder mitgebracht, mit dem mache ich das jetzt. Ach ja, der Bruder. Herbert, ja. Herbert, der ja in Teilen der Belegschaft auch Norbert genannt wird, weil man sich irgendwie falsch gemerkt hat. Die haben ja auch schon mitgesprochen. Kommt denn Alexander, kann er denn wenigstens Gitarre spielen? Er übt ein bisschen vor sich hin, aber den hat es wirklich schlimmer erwischt. Der hat richtig Aua. Also, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich habe auch die Woche, ist unsere Nachbarin ausgezogen. Ja. Friederike. Ja. Ich habe die Wohnung, irgendjemand vermietet eine Wohnung bei euch im Haus, habe ich im Internet gesehen. Schöne Grüße. Na, jedenfalls sind am selben Tag welche eingezogen. Das ging ja schnell. Ja, ja. Und am Sonnabend. Sind sie wieder ausgezogen? Nee, aber da versuchten die zu zweit, Vater und Sohn, eine Waschmaschine dort bei uns hochzuwuchten. Und die sind zu zweit, Vater und Sohn, sind da eingezogen? Nee, der Sohn zieht ein und der Vater hat geholfen. Okay, und die haben zu zweit die Waschmaschine hochgetragen? Ja, aber im Prinzip war das so, der Vater stand ganz unten noch. Ja, sehr gut. Irgendwo dazwischen knietschte die Waschmaschine. Also was heißt dazwischen? Der Sohn war vielleicht auf der Stufe 4 mit den Füßen auf Stufe 3 und saß aber auf Stufe 5. Und die Maschine drohte zu kippen oder irgendwas. Ja. Na, ich musste zum Zug, ich wollte ja helfen, aber ich durfte nicht. Ja, denk an deinen Rücken. Und da habe ich mir gedacht, da reicht praktisch eine komische... Wenn man einmal so eine Waschmaschine falsch irgendwie hochtragen will, weil man keine Ahnung hat, hat man sein ganzes Leben einen kaputten Rücken, oder? Und eine kaputte Waschmaschine. Und was die ein oder andere anwesende Person dort auch gestört hatte oder würde, eine kaputte Treppe. Ja, das auch noch dazu. Oh Gott. Und was auch noch dazu dazukommen könnte, wäre eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung, eine kaputte. Ja. Das geht ja dann auch mal. Bei so einem Umzug kann viel kaputt gehen. Da kannst du, was man da alles falsch machen kann. Aber man kann auch wieder eine schöne Nachbarschaft aufbauen. Ja, indem man sofort zur Arbeit rennt und nicht hilft. Das ist eine gute Idee. Ich habe gesagt, ich müsste helfen, aber ich muss zum Zug. Der fuhr schon vor einer Minute. Nee, der fuhr dann 12 Minuten später ab Hauptbahnhof Konnewitz. Okay. Und fuhr über Geithain, Umstieg. Ins Schwalbenland? Nee, durchs Schwalbenland tatsächlich. Ja. Aus der S-Bahn raus in Geithain in eine Regionalbahn rein, die aussah wie von der Reichsbahn. Also schön mit Abteilen noch und schön warm drinnen. Oh, schön. Oh. Fuhr bis Chemnitz. Oh, schön warm drinnen, das müsst ihr mir nochmal sagen. Richtig schön warm drinnen. Ja, fuhr bis Chemnitz. Fuhr bis Chemnitz, da gab es nichts zu essen, aber was dort gab, das Archäologische Museum von Sachsen. Sächsisches Museum für Archäologie, Chemnitz. Dafür hast du die Waschmaschine sausen lassen? Smack, ja. Ja. Weil der Ausflug war lange geplant. Ja. Ich war 4 Wochen vorher auch Sachsen-Ticket unterwegs. Ja. Beziehungsweise sogar Thüringen-Ticket. Mhm. Und kurz bevor die Schaffnerin kam, oder weiß gar nicht, was da war, gucke ich drauf und da steht nicht 4.2., sondern 4.3. Oh. Hatte ich mich um einen Monat vertan. Und da hast du das jetzt abgefahren quasi. Und da habe ich gesagt, naja, kauf schnell Neues, Aktuelles. Und dann, juhu, mein Schatz, schöne Grüße. Wir haben gleich was vor, am 4.3. Wir fahren Bahn. Ich habe Tickets. Mhm. Und weil Lars Krenz, auch schöne Grüße, mir das mal, ist ja Archäologe, genau wie Hatzel, schöne Grüße auch. Mir das mal empfohlen haben, das Museum da, habe ich gesagt, da fahren wir mal dorthin. Okay. Gibt natürlich auch schönes Kunstmuseum, aber 2 Museen ist zu viel für einen Tag. Wenn da jetzt noch ein Schifffahrtmuseum dabei wäre, so ein sächsisches, das wäre ja... Aber es ist wirklich gut gemacht. Ja. Dann muss ich da auch mal hinfahren, nach Chemnitz, mit der Regionalbahn über Geithain. Auf 3 Etagen. Aha. Frühgeschichte, dann hier so gegliedert, Mittelalter und dann hier Neuzeit. Mhm. Archäologie der Neuzeit, was haben die denn da ausgebuddelt? Naja, so Coca-Cola-Büchsen. Mhm. Und tatsächlich? Naja, was heißt Neuzeit? Ja, Coca-Cola-Büchsen. Nee, mir fiel nur ein, ich habe mal als Student circa 1998 vielleicht, lass uns mal 2000 sein, in Preunsdorf bei Lucca. Da hast du so eine Grabung mitgemacht. Da habe ich mit ausgegraben. Und eine Coca-Cola-Büchse rausgeholt. Und da hatten sie damals, wir haben so im Friedhof versucht, die Gräber freizulegen. Ja. Also zumindest mal dunkle Erde bedeutete Holzrahmen und helle Erde bedeutete Erde. Mhm. Und innerhalb des Holzrahmens, wenn man Glück hatte, lag dann ein Skelett drin und so. Mhm. Mit Grabbeigaben, aber wir waren natürlich auf der armen Seite. Da gab es sowas nicht. Aber andere hatten weiter hinten im Dorf einen uralten Brunnen gefunden. Mhm. Und da waren dann leider aber Coca-Cola-Büchsen und nicht ganz so alt, so viele Scherben drin. Mhm. Und auf manchen stand auch VEB. Sachsenring. Ich weiß gar nicht, wie das hieß hier. Und Trabantlichter. Ja, so ungefähr. Aber DDR-Keramik. Ja, naja, das ist halt Neuzeit. Ja. Aber tatsächlich, Preunsdorf war dort auch Thema und ich war sofort wieder in meine alten Grabungstätigkeiten zurückversunken. Hattest du auch so einen Hut auf, so einen Archäologenhut und eine Peitsche dabei? Nee. Aha. Wir hatten ja nicht mit, wir waren ja... Ein richtiger Archäologe. Nee, du verwechselst das ja auch mit... Was? Mit Biologen. Oh, ich habe einen Durst, ich bin hergeradelt. Sag ich trinke mal einen Schluck. Prost, hast du auch was? Aber Biologen, ja, ich hab was. Aber Biologen sind doch eher die mit so einem, mit so einem Tropenhelm und so einem Schmetterlingsnetz. Ich dachte, du meintest so einen Tropenhelm. Nein, ich sprach aber nicht von einem Tropenhelm vorher. Du, der Archäologe hat so einen komischen, so einen Lederhut meistens. mit so einer breiten Krempe. So wie Indiana Jones. Das weiß ich nicht, kein Indianer. Wir reden nicht von Indianern. Indianer. Kenne ich nicht. Naja. Von Archäologen. Okay. Und eine Peitsche. Vielleicht war der ja Archäologe, der Jones. Gut. Also du warst ja im Museum, das ist ja schön. Mensch, müssen wir mal wieder zum Thema zurück. Ich bin mit der Bahn unterwegs quasi. Ich bin viel mit der Bahn unterwegs. Kannst du nicht bei der Waschmaschine helfen? Ist denn die jetzt oben mittlerweile, weißt du da was? Also sie lag nicht da mehr. Mhm. Die Personen waren auch weggeräumt. Treppe war noch funktionsfähig? Funktionierte auch noch, habe jetzt gar nicht so genau hingeguckt, ob da Schrammen zu sehen wären. Aber wenn welche gewesen wären, hätte es mir bestimmt jemand erzählt. Mhm. Ja, es wurde gemalert. Ich weiß nicht, es kann sein, dass sie wieder weg sind. Okay. Ja. Und das waren aber jetzt nicht nur die Wohnungsbesitzer, die dann irgendwie mal vorgerichtet haben, sondern tatsächlich ein neuer Mieter sozusagen. Nee, der Wohnungsbesitzer hatte sich, obwohl die Wohnung O-Ton ausziehende, total verwohnt war, mit Katzen und so. Ja, hat er gar nichts dran gemacht. Hat er nur die Miete saftig erhöht, über die Mietpreisbremse drüber. Über die Mietpreisbremse drüber? Nein, über die Mietpreiskupplung, irgendwas, ja. Ja, ja, Indexkupplung. Und hat gesagt, nö, ich renoviere nicht. Sollen die machen, wenn sie einziehen wollen. Ja, zur Zeit wäre die Wohnung ja noch so los. Geht doch alles weg. Ja, ging weg. Ging weg wie warme. Kumpel war es zu teuer, aber sie haben jetzt. Weiß ich gar nicht. Will ja gar nicht zu viel verraten von meinen Nachbarn. Ich habe sie noch nicht mal kennengelernt. Ich habe eine Wohnung zur Vermietung gesehen, war direkt und dachte mir, das kennst du doch, das Bild von der Fassade. Da wohnt doch jemand gleich um die Ecke, den du auch noch kennst. Ach nee, das ist doch hier, guck doch mal, dachte ich mir. Ja, es sind drei Mietparteien ausgezogen jetzt. Da ist jetzt alles auf links gedreht quasi im Häuschen. Das sind also immer noch, ach Mensch, machen wir ja noch Werbung dafür. Freie Wohnungen. Freie, teure Wohnung in meiner Nähe. Ja, ist der Preis natürlich verständlich. Da kann man ja gar nicht wenig genug zahlen wollen. Oh Jan, ich habe in letzter Zeit so oft an dich denken müssen, das glaubst du gar nicht. Wieso denn das? Das glaubst du gar nicht. Ach, weil ich war von was fasziniert und ich würde gerne mal wieder mit dir, wir müssen dieses Spiel nochmal spielen, wo du uns so um die Regeln beschissen hast. Ich habe gar nicht beschissen, nach bestem Wissen und Wissen. So, naja. Wenn mir keiner zuhört. Wir müssen uns nochmal verabreden, sozusagen. Beim Spiel Flügelschlag. Flügelschlag, ja, da müssen wir nochmal, der will der Flügel nochmal zurückschlagen, sozusagen. Nur weil er geloost hat, wollte er jetzt die Regeln ändern, oder was? Nee, wir wollen jetzt gewinnen. Nicht die Regeln ändern, noch mit den Regeln gewinnen. Kannst du dir schon mal Gedanken machen, wie man das mal wieder, wann ihr mal nicht in ein Museum fahrt oder so? Ja. Vielleicht nutzen wir dann das Wochenende, wo wir Karten für Ilse die Lange hatten. Ja, das hatten wir so gedacht. Die lange Ilse, die jetzt nicht mehr da ist, also die schon noch da ist, aber ohne uns auskommen muss. Aber ihr geht da selber auch nicht hin? Nee. Ich habe das jetzt, irgendwie habe ich mich dann doch entschlossen, nee, komm jetzt, los aus. War da jemand traurig? Nee. Von uns Vieren? Nee, nicht einer, das ist so erstaunlich. Nicht mal ich war mehr traurig. Und die Karten gingen auch zurück zu. Ich habe sie jetzt erstmal hingeschickt, was jetzt passiert, wäre es mir auch egal. So, ich habe einen Erstattungsantrag dazu, den kann man ja ausdrucken bei der Firma und habe den per Post zurückgeschickt, habe den vor die Füße geworfen quasi. Ist ja im Prinzip hier verschobenes Konzert, oder? Ja, genau, deswegen. Wegen Corona. Ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendwas begründen muss oder nicht. Ach, ich habe da jetzt einfach was hingeschickt. Fertig. Fertig ist der Lack. Ilse de Lange. Soll ich mal ein Lied spielen? Spiel mal ein Lied von Ilse de Lange. Hast du eins? Eurovision Final Song. Ja, na klar. Warum denn nicht? Ich will nicht, ob man das hört. Da war sie aber noch hier mit dieser holländischen Common Linnets. Diese, wie nennt sie das, Country Band, oder? Die Common Linnets. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich sogar gute Musik. Aber aus Holland oder sowas. De top derde nog steeds zagen wij op het heeft. En nog verder lijkt zendingen is het nu eindelijk. Gentlemen, what do you say? Wordt nog wat erklärt auf Auf Niederländisch. Okay. Ach, die ist sogar beim Finale dabei gewesen. Finale beim Finale dann. So, jetzt mal ruhig sein kurz. Ich spule noch ein Stück vor. Sind wir dann raus aus dem Käse? Nö. Red ich dann noch weiter rein? Nein, du redest rein. Oh, will ich aber dann. Ich dachte, wir hören jetzt Na gut, reicht, ne? Wie du willst. Ich wollte nur mal. Ich wollte nur mal gucken, ob was mit meinen vielen Knöpfen und Computern, die ich hier habe, was ich alles machen kann. So, jetzt hab ich nicht mehr ausgehalten. Ich habe mir jetzt so eine Süßigkeit in den Mund gesteckt. Wer sich wundert, über was wir erzählen, kann in den Kommentaren drunter nochmal nachlesen. Ja, dann spielen wir an dem Tag, wo Ilse de Lange gespielt hätte. Weil wann wäre denn das gewesen? Ich habe schon vergessen. Ich gar nicht. Ende März, oder? Hallo? Ich überlege. Hört man das nicht? Ja gut, wenn nicht zu hören ist, überlegst du. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle spielen wir dann. Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe jetzt 4 neue Sachsen-Tickets gekauft für dieses Jahr noch. Du hast schon die Daten? Einfach gewürfelt und gekauft. Mhm. Aber es gibt doch dann bald ein 49-Euro Sachsen-Ticket, oder? Wie ist denn das nur? 49-Euro-Ticket ist ein Monatsticket. Mhm. Ich aber nur einmal im Monat fahre. Sachsen-Ticket zu kaufen? Hm? Kommst du da nicht billiger weg, als so ein Tages-Sachsen-Ticket zu kaufen dann? Na, 2 Personen sind 98. Hm? Da kann ich ungefähr 3-mal mit dem Sachsen-Ticket, 3 Tage Sachsen-Ticket fahren. Also lässt du das mit den 98 Euro weg und kaufst dir dann lieber 2 Sachsen-Tickets pro Monat. Jetzt hab ich's, ne? Ja, ich brauche aber gar keine 2. Maximal 1. Ich komme jetzt nicht mehr mit deiner Rechnung. Ich brauche nicht 2, maximal 1. Wenn ich nach Altenburg fahre, kann ich mit einem Hopper-Ticket fahren. Ist irgendwas. Hopper-Ticket? Sag mal, was ist denn das für ein Tarif, Dschungel und Wirrwarr? Das ist mir. Ich war ja letztens in Altenburg bei meinen Eltern. Ja. Habe ich schön 10,10 Euro bezahlt für ein Ticket. Und rückwärts nochmal 10,10 Euro. Mhm. Und dann hat der freundliche Schaffner gesagt, ich hätte auch mit einem Hopper-Ticket, der hätte ich für den ganzen Tag nur 9 Euro bezahlt oder so. Aber jetzt weiß ich es und ihr wisst es auch. Also du vor allen Dingen auch. Ja, aber ein Hopper-Ticket, von wo kommen wir denn da nach wo? Frag mich nicht. Ja, aber das muss man doch vorher wissen. Also ich fahre nur, weil es billig ist, nicht nach Leipzig. Ja, das Hopper-Ticket ist, glaube ich, so eine Art Tagesticket, was erst später am Tag anfängt, glaube ich, zu zählen. Mhm, wenn der Tag rum ist. Oder? Nee, so um 11 und nicht früh um 3 oder so. Mhm. Und am Wochenende aber wohl ganztägig zählt. Ich habe es nicht ganz kapiert. Mhm. Aber es ist ein weiteres Mosaiksteinchen im Tarifdschungel, da hast du recht. Ja, naja, Hopper-Ticket. Hopper. Und da habe ich meine Schwester getroffen in Altenburg. Ach, die war da nochmal, die wollte ja nochmal in Starkenberg, denke ich, übernachten. Ja, hat sie auch. Mhm. Und dann fiel ihr ein, also dann sagt sie zu mir, ach, die Woche hat mir Ulrike Gerd, schöne Grüße, geschrieben, ob die denn vor dem Konzert noch was trinken gehen wollen. Und meine Schwester wusste gar nicht, um was für ein Konzert es sich handelt. Aha. Und hat dann erstmal nachgeforscht. Und tatsächlich handelte es sich um das Pixies-Konzert letzten Sonntag in Berlin. Wie kann man denn das vergessen? Och, naja. Es sollen noch schon Leute ihre Tickets zurückgegeben haben für das Pixies-Konzert. Oh. Und ich habe gesagt, naja, wir waren letztes Jahr in Manchester. Mhm. Mhm. Da war ich aber doch ganz schön neidisch dann. Mhm. Ganz schön neidisch habe ich gleich ein paar Pixies-Lieder heute mitgebracht. Das ist schön, da freue ich mich. Also, was haben wir denn noch so mit Element of Crime? Nee. Ach, das bin ich, auch, das bin ich schon mal beruhigt. Die anderen hatten wir ja gerade schon. Wie also, gesagt, ich habe nicht so viel mit. Und war deine Schwester jetzt schon dort? Ja, war einen Tag danach. Oh. War letzten Sonntag. Ist ja super. Oder vorletzten. Was heute, Dienstag? Vorletzten. Ihr hat es sogar gefallen. Ach, das war ihr erstes Pixies-Konzert. Ja, sie ist einfach nur mit, weil eine Karte übrig war. Yeah. Und weil ihr Lieblingsbruder großer Fan ist. Ja, ja, ja, das verstehe ich. Sie hatte den Namen schon mal gehört und dachte mir, na, wenn der das gut findet, dann ist klar. Ja. Ja, dann müssen wir nochmal. Ich war auch noch nie zum Pixies-Konzert. Du hättest so einfach schön nach Lecce fahren können. Nach Lecce. Für 49 Euro? Nee, ja, mit einem Hopper-Ticket. Nach Lecce. Ein Lecce-Hopper-Ticket. Ich weiß nicht, wie das auf Italienisch ist. Naja, da fährst du nach Elfe los. Biglietti. Biglietta. Biglietti. Hobby, Hobby. Biglietti. Biglietti, Hobby, Hobby. Naja, nee. Donja Hopper, nee, ich weiß auch nicht. Dennis Hopper. Hopper-Ticket, ist Hopper-Ticket. Wer lässt sich denn, was ist denn das für ein Name? Kann man nicht Kurzstreckenticket sagen? Nee, gibt's nicht. Kurzstreckentarif. Kurzstreckenticket? Was ist denn das für ein Name? Naja, das ist überhaupt nicht griffig. Ja, aber erklärt sich ein bisschen, da erklärt sich einiges. Aber was witzig war, irgendwie war an tatsächlich Sonnabendabend bis Sonntag früh. Osterhasen. Hörst du? Ja, ich höre. Sonnabendabend bis Sonntag früh war irgendeine Baustelle zwischen Hauptbahnhof und Markleberg, glaube ich, ne? Mhm. Und mit uns haben wir jetzt schon zum zweiten Mal das so, wenn man abends so nach Leipzig reinfährt, das so auswärtige Gruppen mit viel Alkohol in der Hand schon nach Leipzig fahren, um da was Schönes zu erleben. Wahrscheinlich gehen die dann auf die Kali oder sowas. Die fahren, kommen quasi vom Lande. Von Borna oder Petergrube. Und dort lassen sie mal die Sau raus. Und sind aber schon Hacker oder was? Ja, mal so, mal so. Ja, kleiner also, Feigling. Also die gingen diesmal, aber letztens, als wir, da sind wir ja vormittags nach Johann Georgenstadt zum Langlauf gefahren. Da sind welche rein, die haben sofort Bier und Schnaps und alles gesoffen. Aber richtige ganze Familien mit Kindern und Omas dabei. Das sind die, glaube ich, auf den Markt nach Johann Georgenstadt, liegt da direkt an der tschechischen Grenze. Gibt es da drüben so einen Markt, wo man bei den Asiaten billig Thor Steiner Sachen kaufen kann? Ja, ja. Steich. Genau. Da vorne, naja, ist klar. Naja, das ist eben so, ich hatte letztens mal kurz überlegt, ob ich vielleicht Quereinsteiger werde mal wieder und dachte mir, ja, Bahnbegleiter, Zugbegleiter, die werden doch gesucht. Das ist auch tatsächlich so, kannst du sofort als kontrollierender Bahn überall anfangen, wenn du willst. Aber das ist bestimmt auch kein schöner Beruf, oder? Also stellenweise. Du kommst viel rum. Naja, das ja. Geitein. Mein Puls wäre dann so weit oben irgendwie, wenn da so komische Leute mitfahren, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss oder nicht auseinandersetzen darf, vielleicht sogar noch. Schwierig. Schwieriger Job, finde ich. Naja. Aber ich muss doch nicht jeden Job machen. Warte. Mir fällt gerade irgendwas. Mir fällt jetzt nicht super Witziges ein, aber was Halbwitziges. Ja, los. Leipzig Hauptbahnhof, alles quer einsteigen. Ja, alles klar. Quereinsteiger in der Bahn. Ehrlich? Nee, Quatsch, wolltest du machen? Ja. Wenn ich es richtig gehört habe. Ja, also was gibt's ja. Aber apropos Job, was wirst du denn, Sascha? Wird noch mal was aus dir wird? Nee, es bleibt alles, wie es ist. So. Aber es gibt vielleicht jemanden, der uns den Sommer jetzt wieder verschönert. Nachdem es jetzt noch so desaströs war, wird das jetzt vielleicht wieder. Ein neuer Küchenchef? Nee, das noch nicht ganz, aber erstmal genug Leute wenigstens. Altbekannte? Nee, neu. Neue, komplett neue, kenne ich auch noch nicht, aber war heute da. ich nicht dabei und ach, das ist alles ganz aufregend gerade. Naja, aber es könnte klappen. Also es sieht gut aus so. Ich bin wieder guter Dinge. Aber letztens warst du doch so traurig, weil der Küchenchef schon wieder auf Adieu gesagt hat oder wie sagt man, tot sind's. Ja, dann war die Woche weg und jetzt ging es aber doch irgendwie, scheint sich doch wieder eine Lösung anzubahnen. Oha. Da müssen wir gar nicht hier öffentlich suchen nach Küchenchefs. Bitte was? Müssen wir gar nicht nach Küchenchefs... Nein, müssen wir nicht. Ich suche keine Küchenchefs mehr. Meine Schwester... Ja, ist Küchenchefin. Die träumt immer noch davon, in der Kneipe mal zu kochen. Ja, kann sie machen. Sie weiß, wie schlecht das ist. Sie weiß was? Wie schlecht das ist? Ja. Aber es reizt sie trotzdem. Okay. Ja, kann sie gerne mal ein mehrwöchiges Praktikum machen. Kann sie gerne pendeln. Ja, mit dem Hopper-Ticket. Kneipen-Hopper-Ticket. Kneipen-Hopper-Ticket. Dann abends um 11 Uhr dann nehmen fahren. Da ist es billig. So. Nicht abends um 11, früh um 11. Da kannst du auf Arbeit fahren, ja, aber Häme dann abends um 11. Wie war die Idee mit dem Pendeln? Von wo nach wo willst du denn da pendeln? Na, von der Häme bis zu dir in die Kneipe. Das sag ich doch. Und zurück muss ich ja dann nur wieder. Das ist ja kein Pendel, wenn es nur in eine Richtung geht. Was wär's denn dann? Das wäre ein Schwung. Schwung. Nein, so. Die schwingt bei dir. Ja, genau. Ein Schwingerticket. Querschwinger, ja. Quereinsteigerleitschaft. Nein, ich werde ja sagen, dass kein Interesse besteht. Das ist natürlich jetzt eine spektakuläre Schlussfolgerung, die du jetzt gezogen hast. Ach, guck an, Alkmaar gewinnt gegen Lazio. Ja, 2-1, geil, ne? Ja, sowas kann schon mal passieren. Das kann schon mal passieren, das andere geht ja erst später. Lazio muss immer verlieren. Wenn es richtig warm ist hier drinnen, fangen wir an, Fußball zu spielen. Lazio hat ja letztens auch gegen Lecce mal verloren. Ja, ich habe das irgendwas, was habe ich denn da? Ach, was hieß denn letztens? 4. Januar, naja, aber immerhin. Irgendeine spektakuläre Niederlage hat es da letztens erst wieder, naja. Ja, Manchester United. Ja, irgendwie gegen Tabellenletzten, waren die das? Nee, gegen Liverpool, aber das kommt ungefähr hin. Dann war es in Italien, wo jemand gegen Tabellenletzten verloren hat, unmöglich. Und dann der Trainer ausgerastet und ach, rote Karte. Und ich glaube, es war der italienische Meister. Nee, Liverpool 7, Manchester 0. Punkte, oder? In einem Spiel Tore. Ach so, naja, das könnte man... 7-0? Ja. Ach, großer Gott. Ach, nee. Doch, doch. Ach, Erling Haaland, 0 Tore? Nee, Manchester United. Ach so, Man U. Naja, Ronaldo, nee, wer spielt da? Sabitzer. Jetzt, aber ich dachte, Man U ist jetzt Vorletzter in der Tabelle, oder? Nee, Man U ist 4. glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall vor Liverpool. Ach so, was ich aber heute gelesen habe irgendwo, dass die Vergebung wohl zugemacht hat. Ja, das habe ich irgendwie, vor ein paar Tagen kommt jemand zu mir und sagt, weißt du, wo Andreas ist? Ich sage, ich habe da keine Ahnung, wo welcher Andreas denn. Der Vorbesitzer. Es ist alles weggeräumt vor der Türe, da war ich schon ganz stutzig irgendwie, weil da eigentlich immer irgendwie was stand. Was räumt. Irgendwas und jetzt ist alles weg. Da war ich irgendwie erstaunt. Ich kann dir nicht sagen, was los ist. Ich weiß es nicht. Ehrlich zu sagen, ich weiß keine Gründe, keine Begleitumstände, nichts. Nee, aber weil du wissen wolltest, was los ist, aber das wusstest du wieder schon. Das wusste ich natürlich wieder schon. Dachte, Gastronomie. Jetzt wäre jetzt irgendwie was anderes noch passiert. Nee, das tut mir leid. Da kann ich nicht mit Hintergrundwissen dienen. Das weiß ich nicht. Hattest du da jetzt was erhofft? Nee, aber vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört. Ja, der kann gerne anrufen und das nochmal haarklein schildern. Nein, das machen wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht schildern, sondern wissen. Wenn du jetzt was gewusst hättest, hätte man es ja erzählen können. Wenn ich bereit gewesen wäre, das zu erzählen, hätte ich es erzählt. Ja. Da kann er bei dir anfangen. Als Koch? Ja. Nein. Der hat doch immer gut gekocht. Ja. Käseplatte. Nee. Ach, nö. Hat der die Küche damals eingerichtet? Nee, ja. Jetzt ist mal gut. nicht eingerichtet. Wie lange gibt es den Waldfrieden jetzt schon? Unter? Wir machen das jetzt 11 Jahre. Und er hat es vor ein paar Jahre gemacht. Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, irgendwie auch so kurz nach der neuen Frau Krause kam auch das irgendwie wieder an den Start. Das alte Feldschlösschen. Aber den genauen Ablauf weiß ich dann nicht mehr. Ich weiß nur noch, wie es jetzt hier seit Anbeginn unserer Zeit ist. Die Neuzeit. Ja, Ur- und Frühgeschichte ist mir nicht so geläufig. Aber es war erstaunlich, wie viele Fundstücke in der Sammlung dort aus unserer Gegend waren, sozusagen. Ein uralter Brunnen aus Altscherbitz und so weiter. Das ist einfach nett zu besiedeln gewesen, dort wahrscheinlich viel Wasser und die ganze Devira, De Leuba. Ach, Langleuber Oberhain, habe ich auch was, war auch was. Gerstenbach und ist schon was los. Es war bestimmt aus Langleuber Niederhain, weil es aber das Sächsische Museum ist, haben sie es umdeklariert auf Langleuber Oberhain. Grenze geschmuggelt nach Oberhain. Doch, ich hab ja sogar ein Foto gemacht, das habe ich dir gar nicht geschickt. Nee, kannst du mir aber schicken, da kann ich es mir gleich mal angucken. Jetzt live? Ich gar nicht empfangen kann, nee, da müsste ich jetzt auf den Berg hochgehen, um das Foto zu empfangen, schwierig. Und finde mal einen Berg in Brandenburg. Ja, ich muss hier tatsächlich, es gibt hier so eine Art oben und unten. So. Gibt's hier auch. Ja, jetzt bin ich bin gerade im unten hier. Das unten ist bevölkert, das oben, da fegt der Wind so drüber, das ist unbevölkert. Aber dort da gibt's Wellen, die zur Empfängnis berechtigen, sozusagen. Das ist hier nicht möglich. Boah. Ich verstehe ungefähr, was du sagen willst. Also gibt's so Telefonwellen oder wie nennt man die denn das hier? 5G, A, B, C, D, E, nee, 5E. Wenn ich richtig durchzähle. G wäre ja dann was anderes. Ach so, hier Wochenende, Fußball. Du hättest dir doch noch überlegt, hä? Wollen wir nicht zum Fußball gehen? Ja, aber nicht, wenn das Wetter so bleibt. Punkt 1, und ich muss auch arbeiten am Sonntag. Am Heiligen Sonntag? Ja, zum Heiligen Sonntag muss ich arbeiten. Das wird also nichts bei mir scheinen. Dann müssen wir zum Rückspiel nach Altenburg. Nach Motor. Ja, können wir das nochmal überlegen. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon nicht eigentlich das Rückspiel vom Hinspiel ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht so genau. Weiß ich auch nicht. Aber können wir einfach zum nächsten. Da ist ja noch einiges. Gehen wir halt mal zu Groß Stöbnitz gegen Erneheim. Welche Liga ist das? Da kenne ich genauso viele Leute, nämlich niemand. Naja, wollen wir mal die Leute nicht mit Fußball langweilen. Der Rote Stern hat übrigens auch verloren. Nein, warum das denn? Aber immerhin beim Tabellenersten mit nur 2-1. Oh ja, gut. Also auswärts auch noch. Im Amino Ugi Stadion, wie ist das? Camillo. Camillo Ugi Stadion. Ich habe nur Ticker gelesen. Da stand es nach 12 Minuten 2-0, aber dann am Ende stand es 2-1. Camino Rugi, wer ist das denn? Kenn ich den? Nee, ne? Das ist der Großonkel von Tille. Ja, alles klar. Da lachst du, hä? Ja, was denn sonst? Die haben dort einen das ist ein jüdischer Fußballer gewesen, der irgendwie verfolgt wurde und auch umgebracht wurde. Das weiß ich doch nicht. Und Tille ist mit dem verwandt. Und die haben dort ein Denkmal hingestellt und Tille war derjenige, der das Denkmal enthüllen durfte, damals vor 15 Jahren oder so. Eieieiei. So, pass auf, du willst was zu gründen, Jörn. Augsburger Immobilienfirma hat das Haus gekauft, nämlich die Kneipe gefunden. Rede mal ein bisschen deutlicher, man kann nicht. Es geht um das Haus, wo die Vergebung drin ist. Boah. Augsburger. Jetzt kommt mein Freund Herbert, mein Arbeitskollege Herbert, kommt zur Tür rein. Er wird noch mal Senf dazu. Er will ein Lied singen, oder? Nee, ein Lied will ich nicht singen, aber. Naja, fange ich vielleicht an. Ich habe gerade wieder eine Diskussion gehört über die Entnazifizierung von der Ukraine. Von was? Ah ja, von unten wieder vorgetragen. Ach, alle in dasselbe Horn mit rein. Ach du großer Gott. Und die Zeitung, die schreiben ja alle nur, ja. Was aktuell wäre. Ich musste gestern Abend habe ich verlassen, die Veranstaltung, weil musste ich verlassen. Ich habe nur gesagt, ihr seid alle zu lange noch DDR groß geworden. Man hört ja alles nur halb oder halb gut. Aber was Gut, der Herbert kommt gerade aus der Höhle des Löwen, offensichtlich. Ja. Herbert Manfred will ein russisches Lied singen, oder was? Wir plaudern, ja, wir brauchen noch ein Stündchen. Ja, ja, locker. Du kannst schon mal Fernsehen gucken gehen? Nee, macht er nicht mehr. Er geht jetzt schlafen, jetzt völlig kaputt, der Herbert. Was haben wir heute geschindert wieder? Wie viele Stämme habt ihr denn geschafft? Wie viele Stämme haben wir heute geschafft? Wir haben heute 8 oder 9 Lagen übereinander gelegt, ne? Und da die Stämme leider zu kurz waren, mussten wir noch Überplattungen machen. Und es war echt stellenweise. War schon tricky. Ja. Und die Stämme gestapelt, dass es nur so geraucht hat. Und die andere Seite ist, wir sind eigentlich der Meinung, eine 2-Stunden-Woche ist auch schon recht, Herr Karabi. Ja. 2-Stunden-Woche. Ja, eigentlich wollte ich in die Schwimmhalle fahren, na, wir gucken mal. Vielleicht mache ich das morgen noch. Ist denn Herbert zu verstehen für dich? Für mich halbwegs. Ja. Es ging um Ukraine, okay. Russland und Diskussionen. Ja, das machen wir nochmal separat quasi. Ja, ich wünsche noch eine coole Live-Sendung. Ja, kriegen wir hin. Wie lange läuft das noch bei euch? Naja, Jahre. Bis einer von uns beiden stirbt, ja. Wir haben ein Abo. Ist das live? Wie lange bis um 22 Uhr? Bis 22 Uhr, ja. Cool. Ja, es ist ein bisschen kalt, aber das ist okay. Das ist gut. Aber hier geht's, hier ist schön warm. Ja, bei dir ist schön warm, naja, da freue ich mich, dass bei dir schön warm ist. Suchst du einen Aschenbecher, Herbert? Hier ist einer, glaube ich. Ach nee, es wird ja nicht mehr geraucht im Büro. Doch, hier ist einer. Guck an. Es wird doch wieder geraucht im Büro. Hier ist gerade ein Kind zur Welt gekommen vor ein paar Tagen. Kleine Käthe, liebevoll Rakete genannt. So, herzlichen Glückwunsch nochmal. Die können uns zwar nicht hören, aber. Ich habe heute Abend gehört oder festgestellt, dass Hebammen feststellen können, ja, wenn, ob die Eltern geimpft sind oder nicht. Ja? Das Kind ist vor allem, ich habe das leider vergessen. Ja, aber man muss schon noch ein bisschen lauter sprechen, glaube ich. Oder lebhaft genug. Ja. Und dadurch, wo hat die Hebamme gesagt, sie sind geimpft worden? Die Frau hat natürlich gesagt, das Kind ist nicht geimpft oder die Mutter ist nicht geimpft. Ja. Und da hat die Hebamme gesagt, das stimmt nicht, ich stelle an dem Kind, an dem Zustand des frisch Geborenen fest, ja, dass sie nicht geimpft sind. Okay. Und da hat die gesagt, ja, natürlich bin ich geimpft, vorbei geimpft, ja, angeblich, die sind nämlich wirklich alle nicht geimpft. Ja, ja. Und da hat die Hebamme hat das festgestellt. Also ich kenne auch privat, dass zwei Hebammen haben die mir nie erzählt, dass sie sowas jemals gesehen haben. Ja, ja, ja. Es sind noch viele Geschichten im Umlauf, ja, die Geschichte nicht wert sind. Ja, es ist manchmal sehr skurril. Wir sind auch skurrile Menschen, sag ich mal. Mit was für Menschen bist denn du da unterwegs, Sascha, du Ärmster? Der Herbert ist der Bruder vom Alexander. Das weiß ich doch. Genau. Das ist ein Leiblicher. Meine Abreise hat sich auch morgen früh nach dem Frühstück gemacht. Ich werde hier wahrscheinlich keinen Handschlag mehr machen. Tatsächlich? Bei den ganzen Idioten hier. Herbert, wir sehen uns erstmal morgen nochmal. Ein Zirkel ist das. Brauchst du vielleicht nochmal. Aber wer sind die anderen außer Herbert und dir und Alexander? Also es gibt ja eine Besitzerfamilie zum Beispiel, ne? So, das sind hier die jetzt. Der Holger und seine Frau und die Kinder und so, die betreiben das ganze Gelände hier. Dann sind noch andere Menschen da, die da irgendwie zum Freundes- oder Bekanntenkreis gehören, irgendwie. Ja, genau. Aber nicht eure Paddelrunde. Nee, die Paddelrunde, da ist wirklich nur Herbert und Alexander. Der Biberlehrer. Bitte? Der Biberlehrer. Der Biberlehrer selber ist nicht mit. Der Biologie-Biber ist selber nicht mit. Sag ich mal. Nö, das ist nur was für Leute, die handwerkliches Geschick haben, sozusagen. Das ist tatsächlich nur, ja, ich brauche da keinen Lehrer dazu, sagen wir mal so. Gut. Hallo? Ja, ja. Ja. Ich weiß gerade ein bisschen, der Herbert war ein bisschen in Schwung, er hatte wohl schon das ein oder andere Bier getrunken. Das darf er ja. Ja. Dann kommen ja die besten Diskussionen auf. Ich bin es noch nicht mehr so gewohnt. Am Stammtisch. Ja. Am Stammtisch. Naja, gut, ich habe mich da nur ein bisschen entfernt davon, vom Stammtisch. Aber naja, mal gucken. Ich hatte schon sowas geahnt, irgendwie, dass da irgendwie komische Expertise am Start ist. Irgendwie. Na, mal gucken. Ich muss mich dann nochmal in Ruhe mit denen auseinandersetzen. Echt? Gehst du richtig hin? Suchst du die Konfrontation oder ziehst du dich zurück? Natürlich suche ich dann die Konfrontation. Oder je nach Lust und Laune? Je nach Lust und Laune. Mal ja, mal nein. Irgendwie, aber alles lasse ich dann auch nicht unwidersprochen oder sinnlos im Raum stehen, sagen wir es mal so. Naja, aber das war jetzt auch ein bisschen dick aufgetragen, glaube ich. Hat ja auch, sobald man sich ja aus der Blase begibt, hat man ja immer mit anderen Meinungen zu tun. Ja, das ist so. Das ist halt so. Irgendwie. Geht mir ja auf Arbeit auch so teilweise. Aber dafür ist es ja da, ne? Man muss ja auch mal raus aus der Bubble. Man muss nicht. Das ist für alles nicht. So, nee, man muss nicht. Man muss nicht. Muss aber nicht. Manchmal lohnt das auch. Die vielen Leute. Du musst nur eh mal mit dem Zug über Geithain nach Chemnitz fahren, sag ich dir. Ja. Aber dort im Kaufhaus Schocken ist nämlich das Museum. Gibt es unten eine schöne kleine Cafeteria auch. Okay. Aber sonnabends zu. Ach, sonnabends zu? Ja. Oh, das ist ja doof. Gerade sonnabends kommen die meisten Gäste. Aber vielleicht doch immer zu, keine Ahnung. Bei dem Museum, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Nee, aber keine Leute oder was weiß ich. Kennst du ja die Misere. Ja, die Misere. Miserio. Die Misere, die kenne ich. So, jetzt guck mal, soll ich nochmal reingucken hier, was das war, was ich da gerade gelesen habe? Ich weiß zwar nicht, wo du das liest, also, aber wenn du jetzt was Ordentliches, wenn du was Ordentliches sagen willst. Es gibt eine Lokalzeitung und die haben auch einen Internetauftritt sozusagen und da kommt der ehemalige Würzegast und er sagt, dass zu Wort. Die neue Hausbesitzer haben ihm gekündigt. Bei der Vergebung jetzt. Genau. Aber das kam relativ abrupt dann sozusagen. Bitte was? Also es rumorte ja noch gar nicht im Kiez. Nee, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Warte. Er hatte ja doch diese Aktion gestartet, hier Gutscheine und so weiter. Na gut, ich dachte, es hätte alles mit dem Brand zu tun, dass da irgendwie Kosten reinkommen müssen. Genau. Also so, und jetzt Kosten des Brandes, ausgelöst durch defekten und illegal installierten Heizstrahler, ließen sich decken. Doch dann verkauften die Besitzer das Haus an eine Immobilienfirma aus Augsburg. Die kündigten ihm vergangenes Jahr den Vertrag. Genau. Genau. Die neuen Eigentümer nehmen ihm das Wohnen im Hinterhaus in der Remise ohne Wissen des Vermieters, wo er da gewohnt hat und auch wo es da gebrannt hat. Das haben sie ihm übel genommen, naja, so ist es halt. Schreibt der LVZ oder was? Bitte? Schreibt jetzt der LVZ? Ja, also sie lassen ihn da zu Wort kommen und so weiter. Ne? Ah ja. Genau, kannst du dir gerne mal angucken. Ich muss eigentlich mal darauf achten, dass ich hier nicht eingeschlossen werde heute. Von wem denn? Ich denke, du musst doch selber einen Schlüssel haben, oder? Nee, normal legt mir jemand einen Schlüssel her. Da liegt jetzt aber gerade nicht hier. Mhm. Ich höre immer mal Stimmen von. Ich weiß nicht, ob Reini noch da ist. Unten waren noch viele Leute. Jetzt fällt doch jemand vom Stuhl und bringt mir einen Schlüssel vielleicht. Nee. Jetzt kommt er. Ich bin noch da. Bleibst du noch hoch? Ich mach jetzt los. Oder sind da welche da, die mir vielleicht einen Schlüssel geben könnten? Ja? Schön. Tschüss. Ach, Dortmund spielt erst 10 Minuten später los, weil die Mannschaftsfuß Verspätung hat. Verspätet. Na gut. Die machen es spannend. Benfica weiter, oder? Benfica. Ja. Aber Brügge ist auch eine schöne Stadt. Brügge sehen und sterben? Na, gucken wir mal. Ich war schon da. Aber ich glaube, die haben zu Hause 0-3 verloren, oder? Zwer. Brügge, das Hinspiel. Zwer. Zwei. 0-2. Naja, gut, ich will mich da um das ein oder andere Türchen nicht streiten. Dafür bin ich dafür nicht. Aber heute hast du nicht mitgekriegt, aber heute gab es nicht mal ein Sportgespräch bei Reini. Warum? Weiß ich nicht. Kein Telefonat heute zu? Nee, obwohl ja diverse Sportevents waren. Ja, guck an. Skispringen, Langlauf. Eine nordische Ski-WM, oder was meinst du jetzt? Ja. Ja gut, da kommen natürlich einige Sportarten und Events zusammen, das stimmt schon. Nordische Kombination. Ja, Skiathlon, was auch immer das ist. Ist das so eine Art Marathon auf Skiern, oder? Nee. Ist das, was ist das denn? 1-0 für Benfica bei mir. Bitte? 0-0, ja. 1-0. Was? Ja. Beim Skiathlon wird zwischen klassischem Laufstil und Freistil gewechselt. Hin und her oder immer wieder? Einmal. Einmal? Nach 10 Kilometern, nach 15 Kilometern. Okay, aber warum? Um seine das ist ein Vielseitigkeitswettbewerb sozusagen. Ja, es ist wie in so einer Art Triathlon. Triathlon wird zwischen den beiden gewechselt. Na gut. Beim Triathlon wird zwischen den Sportarten gewechselt. Wollen wir mal ein Stückchen Musik machen, meiner? Was willst du denn hören? Seit einer Stunde. Na, Pixies. Pixies, sehr Pixies? Gute Wahl. Ah, die Lieder sind immer so kurz. Na, das spielt doch Freie. Ich habe ein schönes Lied mit. Benfica, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Was? 1-0 für Benfica, das ging ja schnell. Bei dir auch schon. Auch schon bei mir. Die Zeitumrechnung, ja, die Zeitumrechnung. Mm. Was habt ihr für Zeit in Brandenburg? Ja, eine ohne Telefon. Oder ist Mecklenburg-Vorpommern, oder? Das ist genau die Grenze. Aber was ist es denn nun? Exakt auf der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Wo sitzt du denn? Ich sitze im Büro an der Kolbatzer Mühle, da verläuft die Grenze durch. Du willst wohl wieder mir erzählen, dass du gegen Grenzen bist wahrscheinlich. Ja, so zwischen Langenläuber Niederrhein und Langenläuber Oberrhein. No borders, no nation. Ja. Die sind ja da, um sie zu missachten quasi. Joao Mario. Na, guck mal, wie lange sie den noch haben. Wann der verkauft wird. Beim Ausbildungsverein. Das ging so schnell. Unglaublich. So, haben wir jetzt Musik? Abseits. Ach Mensch, ob wir jetzt Musik haben. 0-0. Wir haben Musik, es kommt extra für dich 2 Minuten. Abseits, das gibt's doch gar nicht. Ich sag, quatsch mir doch nicht alles nach. 0-0? Holiday Song. Ach, Ferienlied, das ist ja schön. Für dich, weil du ja wieder Urlaub machst. Ja, Urlaub. Schöne Grüße an deine Miturlauber, Alexander vor allen Dingen. Ja, das mache ich. So, viel Spaß. Nicht, dass du dann weg bist danach. Ich bin dran. Bleib mal dran. Ich muss erst mal was essen. Tschüss. Nee, bis. Musik. This way. Bitte? Entscheidung. Bitte, bitte? Bitte? Bitte? Es steht 0-0. Hab ich doch gesagt. Ja, ich auch. Sag mal, jetzt haben wir noch nicht mal angefangen, Mensch. Was ist denn das? Dafür bezahlt man ein Geld dafür, dann geht es nicht los. Oh. Schade. Spannungsbogen heißt das. Ja? Spannungsbogen. Spannungsbogen. 900 Millionen. 900 Millionen, was haben Sie jetzt für einen Spieler ausgegeben oder was? Nee, Chelsea jetzt seit dem Sommer. Nochmal, hat Chelsea ausgegeben? Ja, im Sommer 600 Millionen und jetzt nochmal 300 Millionen in der Winterpause, habe ich heute früh gehört im Radio. Und die sind auf Tabellenplatz 14, oder? Nee, sind mindestens 10 doch, glaube ich. Ja, mit so wenig Kohle kommst du auch nicht weit. Ja, man muss erstmal die Leute angucken und gucken, wie sie am besten zusammenspielen. Ja, aber das Geld, na klar. Zehnter sind sie. Glaube ich, Zehnter. 5 Plätze und 10 Punkte vor Leicester. Leicester nur noch 2 Punkte, nur noch 2 Punkte vorm Abstieg, Leicester. Uiuiui. Seit ich am Stadion war, läuft es nicht mehr so gut. Ja, die waren doch erstmal, waren die nicht erstmal Meister? Ja, die waren Meister letztes Jahr. Vorletztes, oder? Naja, irgendwann in 90 schon, glaube ich. Vorletztes waren sie, glaube ich, sogar FA Cup-Sieger nochmal sensationell. Okay. Meister waren sie, glaube ich, vor 6 oder 7 Jahren. Bei den anderen Mannschaften geht alles gut soweit? Ja. Zwei Siege, 3 Niederlagen am Wochenende. Wird nie alles, es wird nie klappen. 5 Siege. Müssen halt die Gegner passen. Ne? Was? Müssen halt die Gegner passen. Aber 4? Müssen 5. Naja, Bremen hat verloren, waren besser. Mm. Leicester hat verloren, war besser. Ja, und die anderen, die waren schlecht und haben gewonnen. St. Pauli war gut. Hat auch gewonnen. Hat gewonnen zum 6. Mal in Folge. Das ist unglaublich, oder? Unglaublich. Neuer Trainer, alles gewonnen. Ja. Gegen Gamp hat gewonnen. Mhm. Und Lecce war schlechter und hat verloren. Bei Inter Mailand. Ah. Das muss nicht passieren. Naja, auf ein neues. Bei Inter musst du nicht verlieren, unbedingt nicht. Nee. Sagen wir mal so. Was? Ja, nee, da musst du nicht verlieren bei Inter, oder? Das war doch bestimmt knapp. Nee, war nicht knapp. War nicht knapp. Oh, mir ist kalt. Mich friert. Hättest du mal bitte getanzt zu dem Lied? Getanzt, sagst du, bist doch bekannt als Tänzer. Man kann ja auch Energie zuführen, ne? So. Und da habe ich mir gedacht, ich habe mir was Süßes rein. Das ist ja ähnlich wie, na, weißt schon, wie ein Feuer machen oder sowas. Was ist denn du für Süßes? Na, ich habe hier so Katjes Peace Love und da kommt nochmal jemand hier zum Internet, hier ist der Internetpunkt quasi und kommen wir mal alle irgendwie hier das Internet saugen. Mal gucken, wie lange wir noch telefonieren können. Ja, Telefon müsste gehen. Was? Telefon müsste ja gehen. Ja, das Telefon wird ewig halten. Na klar, das geht auch. Ohne Internet. Habe ich dir erzählt, glaube ich dir erzählt schon, ne? Von unserem Besuch in der musikalischen Komödie. Naja, bei irgendwie, wie ist das, Lady Butterfly? Graf von Monte Cristo. Na, du hast es mal angedeutet, glaube ich. Graf von Monte Cristo kommt jetzt erst demnächst. Ja. Ich war natürlich bei Anna Tefka, der Fiddler on the Roof. Vom Milch Manteffje. Ach, war das herrlich, Sascha. Bitte? War das herrlich, super. Ja? Es war richtig schön. Okay. Schönes Bühnenbild, schöner Chor, schöne Sängerinnen und Sänger, schöne Tänzer. Also alles schön. Schönes Orchester. Herrlich. Beleuchtung auch. Und natürlich aber eine schlechte Handlung. Aber eine schlechte Handlung. Aber vorhersehbar oder was? Nee, das sind natürlich ein jüdisches Dorf in Russland, was wo am Ende alle weg müssen, weil Pogrome drohen. vorher aber dem Milchmann seine vier Töchter alle, obwohl er ja arm ist und reich, die sollen reich heiraten, machen es aber nicht. Mhm. Aus traditionellen Gründen hätten sie eigentlich schön reich heiraten müssen, mhm. aber nein, sie emanzipieren sich und heiraten arm. Brechen die Tradition arm, zweimal arm und ähne sogar einen Christen. Eieieiei, na da. Das erinnert mich an den französischen Film, oder? Wo die alle irgendwie die Leute anderer Konfessionen mit nach Hause bringen. Kenne ich nicht. Nee. Wie ist es denn? Ach, naja, egal. Komm ich nochmal. Ja, aber auch schön, also halt, ist halt irgendwie auch witzig gemacht, ne? So jiddischer Witz. Ja. Ich bin zwar arm, aber trotzdem geht's mir schlecht. Aber immer bitte gelächelt. So ein bisschen wie Klezmer-Musik. Ein bisschen wie Klezmer-Musik, oh wie schön. Ich habe, es gibt ja ein ganz berühmtes Lied daraus, ne? Wenn ich einmal reich wäre. Ja. Das habe ich natürlich nicht mitgebracht. Das ist schade, das gibt es ja auch in verschiedensten Versionen. Ja, ich meine, das ist ja vom Broadway ein Musical mhm. aus den 60ern. Gibt es natürlich auf Englisch. Wenn ich einmal reich wäre. Das war irgendwie sowas, das kam immer in Willy Schwabes Rumpelkammer. Naja, das kam auch beim Kessel Buntes mhm. oder auch in der Brüderkirche in Altenburg. Wenn der Pfarrer mit dem Klingelbeutel rumgegangen wenn ist. Wenn Wessi namens Ivan Reprov sich als Russe verkleidet hatte. Und das gesungen hat. Da passte das auch. Da passte das auch. Wenn das nicht mal hier Appropriation war, oder wie das heißt. Appropri was? Kulturelle Aneignung. Pass auf hier, ich habe den Eintrag gefunden, ne? Eintrag gefunden? Ja, Eintrag. Dein Mutti-Heft. Ivan Pavlovich Reprov. 1931 als Hans-Rolf Ribbert in Berlin-Spandau geboren. Mhm. Aber hatte auch einen zweiten Vornamen auch, Ivan Pavlovich Reprov. Hans-Rolf Ritter. Hans-Rolf Rippert. Mehr als vier Oktaven konnte der singen. Ja. Ja, kennt ihr nur irgendwie, der hat immer mal Schallplatten rausgebracht. Glaube ich, und war im Fernsehen oder ja, hat die Schallplatten rausgebracht, keine Ahnung. Hat sich halt so eine Kaninchenfellmütze aufgesetzt mhm. und hat gesungen. Meine Mutter sagte immer, dass der Kollege, heißt der Deutsche? DDR-Mensch hier? Ach, mir letztens fiel es mir doch noch ein. Letztens fiel mir doch noch ein. Der hat es auch immer mal gesungen. Der so tief singen konnte auch. Gunter Emmerlich. Ja, na klar. Also tief singen konnte, na klar. Aber auch hoch. Hm? Aber auch hoch. Ach, hier unten steht es. Gunter Emmerlich und Günter Wefel. haben zusammen mit Ivan Reprov zusammengesungen. Ja, mit Ivan Reprov zusammen. Als die drei Bässe. Die berühmten drei Bässe. Aber ja. Es gibt am Anfang da ein Lied, es geht ewig. Und da geht es halt um diese Tradition und wie das Ganze wird eigentlich besungen. Ich dachte auch, was ist das für ein sinnlos Text, aber im Laufe des Stückes klärt sich das dann auf und dass die Traditionen halt so gebrochen werden auch. Ja. Und dass es fortschrittlicher wird. Aber für alle Chemie- und Lok-Fans könnten wir jetzt das Lied Tradition auch spielen. Wenn du willst. Nochmal, ja, gerne. Da kannst du eh noch rochen gehen, aber machst du ja auch nicht mehr. Nee, mach ich ja wohl jetzt nicht mehr. Geht eine Weile. Können wir mal hören. Ja, können wir auf den Text hören? Ist alles ist ein bisschen... Süßes oder Tanze. Wird Tradition natürlich ein bisschen gelobt, aber es ist nur ein historisches Lied. So, ich spiel's mal. 8 Minuten, viel Spaß. 8 Minuten? Ja. Ach du großer Gott. Ja, ja. Na dann. Tschüss. Tschüss. Ein Fiedler auf dem Dach. Klingt verrückt, nicht wahr? Aber in unserem Dörfchen Anatevka ist das so. Jeder von uns ist ein Fiedler auf dem Dach. Jeder versucht, eine einschmeichelnde Melodie zu spielen, ohne sich dabei das Genick zu brechen. Das ist nicht leicht. Nun werdet ihr fragen, warum wir denn eigentlich hier bleiben, wo es doch hier so gefährlich ist. Wir bleiben, weil Anatevka unsere Heimat ist. Und was uns unser seelisches Gleichgewicht erhält, das ist mit einem Wort gesagt: Tradition! Tradition! Tradition! Tradition! Unserer Tradition haben wir bisher unser Gleichgewicht seit vielen, vielen Jahren gehalten. Hier in Anatevka haben wir Traditionen für alles. Wie man isst, wie man schläft, wie man arbeitet und auch dafür, wie man sich kleidet. Zum Beispiel haben wir immer unseren Kopf bedeckt und tragen immer einen kleinen Gebetsschal als Zeichen unserer Gottergebenheit. Nun werdet ihr fragen, wie es mit all diesen Traditionen angefangen hat. Ich werde es euch sagen. Ich weiß es nicht. Es ist eben Tradition. Und aufgrund dieser Tradition weiß hier jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Und was der liebe Gott von ihm erwartet. Allein für Weib und Kinder sorgen, schon am frühen Morgen, und das Vieh versorgen. Wer ist allein der Herr in seinem Haus, sonst lacht ihn die Familie aus. Der Papa! Die Söhne, die Söhne, Tradition, die Söhne, die Söhne, Tradition. Wer flickt und stickt und strickt, wer näht von früh bis spät, und wer wird dann vermäht, bis dem Papa weht. Die Töchter. Natürlich haben wir in unserer Gemeinde auch unsere ganz besonderen Typen. Da ist zum Beispiel Jente, die Heiratsvermittlerin. Avram, ich habe eine fantastische Partie für deinen Sohn, ein wundervolles Mädchen. Wer ist es denn? Rahel, die Tochter vom Schuster. Rahel? Die sieht doch nichts, die ist doch fast blind. Nun sei mal ehrlich, Avram, so schön ist dein Sohn auch nicht. So wie Rachel sieht und dein Sohn aussieht, gibt es ein fantastisches Paar. das ist Rebnachum der Bettler. Eine milde Gabe, eine milde Gabe. Da, Rebnachum, hast du eine Kopeke? Was? Eine Kopeke? Letzte Woche hast du mir zwei gegeben. Ich hatte eine schlechte Woche. Wenn du eine schlechte Woche hattest, muss ich drunter leiden? Und sehr wichtig, unser geliebter Rabbi. Rabbi, darf ich dich etwas fragen? Na, aber natürlich, mein Sohn. Gibt es in unserer Religion auch einen Segen für den Zaren? Einen Segen für den Zaren? Selbstverständlich. Gott erhalte ihn. Was? Und erhalte ihn uns vom Leib. Und dann gibt es noch die anderen in Alatevka. Das ist eine ganze Menge. Unser hochverehrter Herr Priester, unser hochverehrter Herr Wachtmeister, unsere hochverehrten Herren, ach, was weiß ich. Wir lassen Sie in Ruhe und Sie lassen uns in Ruhe. Bis jetzt. Wir unter uns kommen ja sehr gut miteinander aus. Natürlich kommt schon mal was vor. Der da hat dem da ein Pferd verkauft, aber einen Maulesel geliefert. Aber das ist längst vergeben und vergessen. Und jetzt leben wir wieder alle zusammen in Frieden und Eintracht. Es war ein Pferd. Es war ein Esel. Es war ein Pferd. Es war ein Esel. Tradition. Ohne unsere Tradition wäre unser Leben genauso unsicher wie der Fiedler da auf dem Dach. Alle wieder aufwachen. Ja, wieso? Weil hat jemand geschlafen? Weiß nicht. Nee, geschlafen habe ich nicht. Julian Brandt ist ausgewechselt, habe ich gesehen. Was? Ja, ist verletzt, runter. Oh Gott, was soll das werden? Das ist doch keine Tradition. Aber jetzt, Mensch, der war doch so stark in letzter Zeit. Den habe ich doch. Den hast du. Mein Punktegarant. Der ist verletzt, jetzt musst du Giovanni Reina einwechseln. Habe ich auch. Hä? Habe ich auch. Ach nee, ja, da kannst du doch gleich wechseln, das ist doch gut. Ich kann nicht wechseln, aber letzte Woche wurde der noch runtergeredet, dass er nie mehr spielen darf, Rainer. Warum darf er nicht mehr spielen? Na, weil die anderen alle so gut waren. Ach so, naja, das ist ja auch immer mal eine Schwankung unterworfen, oder? Hat's dir gefallen, Sascha, das Lied? Die Geschichte? Ja, das Lied gefallen, ja. Tradition, Tradition. Ich hatte Tränen in den Ohren, ehrlich. Bitte? Ich hatte Tränen in den Ohren. Ich habe oft Tränen in den Ohren. So genau habe ich jetzt nicht hingehört. Ja, aber wenn man das dann noch, wenn man fünf Reihen nur davor sitzt sozusagen. Ja, für dich ist das natürlich auch mit dieser schönen Erinnerung verbunden, ist ja klar. Nee, nicht jetzt. Damals, als ich da saß, hatte ich Tränen in den Ohren. Oh Gott. Vor 3 Wochen oder 4. Ich dachte jetzt nochmal. Nee, jetzt nicht. Jetzt war ich schnell mal unten und habe geguckt, was da für Leute sind oder ob einer mir einen Schlüssel geben kann. Die Leute sind die sogenannte Vollversammlung. Und hast du jetzt einen Schlüssel? Nee, es bringt angeblich mir irgendwann noch einer einen hoch, aber ja, also wahrscheinlich bin ich... Noch ein bisschen an der Versammlung mitteilt. Das ist ja. Ich hatte gar keine E-Mail gekriegt oder habe ich die überlesen diesmal? Ich habe keine gekriegt, ich habe sie nicht überlesen, ich weiß es. Kriegst du denn die normalerweise? Ich krieg selten welche. Aber wenn, dann selten. Es würde theoretisch passen, weil vor 4 Wochen ja auch war. Ja. Aber ich habe keinen Hinweis gekriegt. Ich jetzt wieder parallel zu unserer Sendung. Guck an, der, da ist ein Rhythmus drin. Ne? Der Stadtrat hat gesagt, da ist wohl dein Postfach voll. Mein Postfach ist nicht voll. Meins auch nicht. Meins leert sich automatisch. Meins nicht. Bevor es überhaupt voll wird. Da ist wohl mein Postfach voll. So viel Post kriege ich gar nicht. Der Stadtrat. So viel Post kriege ich gar nicht. Hat denn das geklappt jetzt mit dem Mittagsschlaf für alle? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ob das wird, glaube ich, nochmal zuvor, es kommt nochmal zur Vorlage, glaube ich. Es kommt nochmal zur Vorlage, das ist ja schön. Weiß ich nicht. Muss man erstmal fragen, was das Amt für Ratsangelegenheiten dazu sagt. Für Schlafwirtschaft und ja. Ich wandere ja gerade ein bisschen durch die Gegend, damit man nicht so frisch wird. Bei mir auf Arbeit habe ich ja erzählt, dass wir jetzt in eine Etage gezogen sind mit den anderen. Ja. Dass ich jetzt auch in der Chefetage arbeite. Ja. Und ist das gut? Ich bin mir noch nicht sicher. Aha, ist aber erst seit 6 Arbeitstagen. Okay. Also kriegt ihr jetzt auch guten Kaffee. Ich trinke ja gar keinen. Ja, dann kriegst du jetzt auch keinen guten Kaffee. Genau. Okay, das ist immer schon mal ein Fortschritt. Ja, ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt sagen? Tradition. Ach klar, wir haben ja, es steht ja auch ein Kicker rum und eine Billardplatte. Ja. Aber ich weiß, also ich habe jetzt mal nach Feierabend mal Billard gespielt. Wie das jetzt in jedem guten Startup ist. Ja, mittlerweile sind wir aber kein Starter, wir sind ja eine alteingesessene, traditionsreiche. Ja. Klitsche. Ja. Na, jedenfalls. Das Billard bestimmt auch schon ein bisschen abgegriffen. Das Billard ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Mhm. Na, wie es halt so ist, ne? Wenn man. Schräg. Ja. Die Banden haben ihr Eigenleben. Okay. Naja, egal. Man kann sich dran gewöhnen wahrscheinlich, aber wer wann spielen soll, weiß ich auch nicht. Okay, und da ist es dort wärmer? Nee, das ist eher kühler. Okay. Weil ich sitze ja auch in einem Riesenraum. Ach so, stimmt. Es ist also ein großer Raum und alle haben einen Schreibtisch oder was? Nee, aber wir sind nur zu 2,5 ungefähr drin. In einem Riesenraum? Ja. Okay. Das soll die Erwartungen widerspiegeln, die an uns gesetzt werden, hat der eine Chef gesagt. Aha, dass ihr quasi große Räume füllt mit euren Akten oder was? Keine Ahnung. Mit den Ergebnissen eurer Arbeit oder? Mit meinem Akt. Soll die Erwartungen, tatsächlich, sowas hat der Chef gesagt? Ist ja geil. Da seht doch mal, was noch für Erwartungen sind an euch. Okay. Verkniffen habe ich mir dann zu sagen, dass sein Zimmer auch ganz schön groß ist. Aber gedacht habe ich es. Ja. Kennst du ja, ne? Ja. Dass dir die Leute nicht immer alles sagen. Nein, das macht man auch nicht. Das macht man auch nicht. Nein, das gehört. Nein, so sind wir nicht. Das ist nicht Tradition bei uns. Ja. Das geht nicht. Ah, jetzt gucke mal hier, was haben wir denn hier? Sommer im Feuchtgebiet, Pflanzen und Tiere. Ich habe gerade ein Dreipunktbuch in der Hand. Sind mehrere hier. Insekten, gefährdete Pflanzen, Frühling im Winter. Ach nee, Quatsch, Frühling im Wald steht hier. Warst du denn schon baden diesmal? Nee, ich war noch nicht baden. So. Aber ich war letzte Woche mal baden. Hast du ja das schon erzählt? Spektakulär. Ich war mal wieder in der Schwimmhalle. Schön. Ich hatte mich mit demselben Freund, mit dem ich hier bin, unterhalten. Was denn du eigentlich das letzte Mal in der Schwimmhalle, frage ich ihn. Weil wir früher mit den Kindern gefahren sind. Sagt er, oh, weiß ich gar nicht mehr. Ich sage, komm, wir fahren mal in die Schwimmhalle. Mit Alexandre? Ja. Habe ich nachgeguckt, wann die auf hat. Welche denn? Vorher gemacht. Die große? Nee, nicht die ganz große, sondern irgendeine, die auch zeitlich passt. Du kannst ja mit den anderen, musst du 6.30 Uhr bis 8 Uhr schwimmen gehen und dann ab 15 Uhr wieder. Ich wollte aber sowas um 10. Ich wollte um 10 schwimmen gehen und mich dann um 12. Mittagsschlaf hinlegen. Und siehe da, da gibt es eine Schwimmhalle, eine größere, die macht um 10 auf. Du hast gesagt, okay, da fahren wir mal hin. Wir suchen uns ein Dachhaus hier, nehmen den. Na, machen wir Donnerstag. Sehr gut. Für Donnerstag verabredet. Mein Sohn wollte auch noch mitkommen. Zack, rein ins Auto, dahin gedonnert, um 10 an der Schwimmhalle. Machen erst um 12 auf. Ich dachte, das kann doch mal nicht sein. Im Netz steht doch was ganz anderes. Ja, das waren die Ferienöffnungszeiten. Sind nochmal um 12 nochmal hingefahren. Und dann eine Stunde hin und her geschwommen. Das war eigentlich total cool. Auf der Schnellschwimmerbahn hin, her. Gar nicht viel geredet. Zweimal gerutscht, hin, her. Und wieder hin. Einfach nur mal schwimmen gegangen. Naja, das ist ja auch schön. Das soll schön toll sein. Das war toll. Ich hatte mal wieder die Nase frei und wie das immer so ist. Und diesen Chlorgeruch und boah. Ich war ganz angetan, wollte gleich wieder hin. Aber das nächste Mal fahren wir mittwochs hin, dann machen sie nämlich tatsächlich nur früh um 10 Uhr auf. Tja, das sind ja keine Zeiten. Was? Das sind Zeiten. Natürlich, die gibt's auch. Da sind doch nur Rentner und Arbeitslose. Nee, und Leute, die sich das einteilen können. Kinder ihrer Arbeit, ihrer arbeitslosen Väter. Oder Kinder von Rentnern gar. Ja, Rentnerkinder. Kinder. Nee, so viele Rentner waren da gar nicht so. Da schwamm mit uns auf der Bahn noch ein Mann, der war übelst schnell. Der war da, glaube ich, zweimal so schnell wie wir. Ein Rentner? Und, nee, kein Rentner. Der war noch etwas jünger als Rentner. Da habe ich gedacht, jetzt probierst du das mal und bitte mal hinterher getobt irgendwie. Und es ging naja, mehr schlecht als recht. Im Wasserschatten? Ja, als Wasserschatten. Im Wasserschatten hinterher. Das war, naja, war nicht so. Kraulen oder was machst du da? Ich vor allen Dingen Brustschwimmen. Kraulen halte ich leider nicht so lange durch. Irgendwie, ich brauche mal jemanden. Ich glaube, irgendwie denke ich dann immer, das ist noch so ein Technikproblem, was ich da habe. Man kriegt so schlecht Luft beim Kraulen. Ich kriege gut Luft beim Kraulen, kann mir das gut einteilen, aber so nach 25 Metern, ich kriege da keinen Rhythmus hin, keinen energiesparenden Rhythmus hin. Es gibt ich habe immer das Gefühl, ich verausgabe mich da. Es gibt Videos. Es gibt Videos, das und freut mich. Und in der Stadtbibliothek habe ich auch schon, glaube ich, mal ein Buch ausgeliehen. Schwimmtechniken. Ah. Ich habe mir da auch schon mal ein Buch ausgeliehen. Hallo? Die Geschichte der Tradition. Die Tradition des traditionellen Traditionsschwimmens. Ja, aber es gibt, weiß nicht. Aber ich habe dir erzählt, habe ich dir das erzählt, dass wir letztens auch mal bei, gibt es so eine eine Reihe, ja. Eine Veranstaltungsreihe, okay. Klezmer with Friends. Ja. Waren wir im Butterhaus. Ja. In Gulis. Ja. Kann ich, wenn es dich interessiert, noch weiter erzählen dann. Ja, aber ja. Wir sind auf jeden Fall an der Turmsprunghalle vorbeigefahren. Ja. Wo du ja schon seit Jahren mit mir mal einen Sprung machen willst. Was? Mit dir wollte ich einen Sprung machen? Du hast Warum? Gesagt, da gehen wir mal. Was? Du bist noch nie vom Zehner gesprungen, da gehen wir mal hin zusammen. Ja, das sagst du jedem, der noch nie gesprungen ist. Aber eigentlich muss man das im Sommer im Freibad machen, da macht das richtig Spaß. Ja, dieses Turmspringen, da ist ja das Kind, das mit Schwimmen war, auch mal runtergehüpft, immer mal regelmäßig früher. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob man da öffentlich einfach zum eine Turmspringhalle gehen kann. Wie schön, die muss man halt mal kapern. Kapern, entführen. Schnell hoch, runter und wieder raus. Flagge hissen und dann kleben wir uns fest im Wasser. Aber ich stelle mir das ja so vor, schnell hoch. Ja. Und eine Stunde lang nicht springen. Und dann ganz schnell wieder runter. Schnell die Treppen wieder runter. Na, aber schön ist ja, wenn das vorher so ein bisschen eingeteilt ist, dass man so ein 1-Meter-Brett, dann 3 Meter, dann 5 Meter, weißt du? Da kann man sich so hochtasten. Naja. Und vor allen Dingen runter springen. Hochtasten, runterspringen. Ja, aber du bist doch auch schon 3 Meter gesprungen und 5 Meter und so ein Zeug. 3 Meter mal nachts in Gößnitz, wo ich nicht gesehen habe, wie tief es ist. Echt? Im Finstern. Weil es mir zu hoch war im Prinzip. Ja, verstehe. In Gößnitz. Mhm. Gibt es das Bad noch? Nach der Diskothek Flash. Das Bad gibt es nicht mehr. Ich war da einmal in meinem Leben. In Gößnitz. Wir sind eingebrochen. Und wieder ausgebrochen. Zwischendurch vom Dreier gesprungen. Typisch. allein halt. Der raus. So stelle ich mir das vor halt. So ist die Tradition bei meinem Turmspringen eigentlich. Das Sprunghalle. Also filmen wir dich erst richtig ab? Das war schon Freibad. Dann müssen wir ja doch nach Altenburg dann zum Motor Altenburg. Dann gehen wir erst zum Fußball, Motor Altenburg gegen Spielvereinigung Langlöber, dann ins Flash und dann fahren wir in den Sprungturm nach Leipzig. Oder? Dann suchen wir irgendwo einen 10-Meter-Turm. Gab es in Leipzig, in Altenburg auch schon, da müssen wir vielleicht gar nicht so weit. Unten am Teich, oder? Am Teich. Da muss es ein Schwimmbad geben. Nee. Nicht in der Schwimmhalle, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ja, im Schwimmbad. Bei der ja, Roten Zora muss irgendein Schwimmbad gewesen sein. Ja, ich glaube. 1-0. 1-0. Für? Lissabon. Ich sitze jetzt auf der Heizung. Für Lissabon, nun doch. Fällt bei dir aber erst in 2 Minuten. Das wird doch wieder zurückgepfiffen wegen Abseits oder sowas. Ja, wenn es Abseits war? Dann wird es zurückgenommen. Das weiß ich nicht. Guck. Tradition. Schlägt Moderne. Ach, ich meine, was war denn immer Tradition? RB ist Tradition? Ich finde jetzt nichts besonders Gutes an Tradition. Du? Das ist völlig, das kann auch was Gutes sein. Aber nicht per se. Eine Radiosendung machen ist zum Beispiel auch eine Tradition. Ja, da hatte ich auch jetzt sofort dran gedacht. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du da dran gedacht hast. Ich wollte es nur nochmal auf die Bämme schmieren. Aber wir machen es doch erst seit 243 mal 4 Wochen. Es ist ja auch ein Unterschied, ob man Tradition starr sieht und irgendwie dann Leuten noch vor den Koffer scheißt, weil sie sich irgendwie nicht damit. Es muss natürlich jedem freigestellt sein, ob er aus sich selber eine Tradition macht und wie er sich an eine bestehende Tradition hält. So, also Tradition darf ja nicht die Freiheitsrechte in Frage stellen, oder? Nee. Die Freiheitsrechte sind das Größte, sagt die FDP. Also, man darf zum 10-Meter-Turm springen, wann man will. Wenn man will. Ja, und man kann auch mit Sprit fahren, solange man will. Solange es ihn gibt. Nee. Ja, doch. Ich hatte gerade zufällig hier im Postillon gelesen. Was? CDU und FDP atmen auf, erster Verbrenner, der mit Fleisch fährt, erfunden. Der erste Verbrenner, der mit Fleisch fährt. Ja, das eine prima Idee. Das ist super geil. Wer sich das immer ausdenkt, Wahnsinn, oder? Ja, das kann nur der Azubi gewesen sein. Kann sich doch nicht alles der Azubi ausdenken. Die haben doch nur einen Azubi. Der Chef ist doch immer im Urlaub, glaube ich. So, jetzt muss ich gleich mal vor Aufregung reingucken, ob das 1-0 noch Bestand hat. Hat Bestand. Bei mir steht es 0-0. Rafa Silva, na wer weiß, wie lange der noch da spielen wird. Ja, jetzt steht doch bei mir 1-0. Die Schwarz-Gelben wirken schockiert. Die Schwarz-Gelben spielen gar nicht mit. Die spielen doch gegen Benfica. Nee. Kai Havertz spielt auch. Spielt er jetzt für Dortmund? Ach nee, glaube nicht, ja. Leverkusen. Naja, es interessiert mich eher, dass nicht Bayern spielt erst morgen. Oh, was für ein Pech. Kai Havertz trifft nur den rechten Pfosten. Mhm. Diese. Bei mir liegt er noch schmerzverzerrt auf der rechten Schulter. Es ist ja auch von so einer KI, aber von auch einer ganz schlechten KI kommentiert hier, was ich gucke. Okay. Da hängt ja kein Mensch dahinter. Denkst du nicht? Die Spieler des FC Chelsea bevorzugen das Kurzpassspiel, um den richtigen Moment abzupassen, die gegnerische Defensive zu überlisten, steht da zum Beispiel da. Das schreibt kein Mensch, nee. Also bei mir fangen die immer mit einem Namen an, gewöhnlich, diese Einträge. Ja, hier auch. Can, Wolf, Fofana, Dortmund, eine, Aber manchmal steht dann aber hier auch sowas wie: Borussia Dortmund zeigt großartiges Teamwork und spielt saubere Pässe. 13. Minute. Ja, das ist eine tolle Idee. Da gibt es irgendeine Statistik, die da ausgewertet wurde von der KI. So, mir schwindet gerade das Internet hier. Na, wer weiß. 5-0. Solange ich dich noch höre, ist da alles gut. 6-0. 7-0 für Liverpool. Das stimmt doch alles gar nicht. Du schwindelst doch. Ich schwindel nie. Außer jetzt. Doch. Außer gerade. Im letzten Satz. So, hier ist das Internet alle. Da passiert nichts mehr. Ach, mal schön. Wie lange bleibst du denn noch, Sascha? Musst du mir am Telefon erzählen, bitte? Wie lange bleibst du denn noch? Am Donnerstag fahre ich zurück. Am Donnerstag. Ich hatte tatsächlich, weil ja keiner weiß, ob das klappt mit dir und ob du wirklich anrufst. Mhm. Hast du noch überlegt, jemanden mitzunehmen? Nee, hatte ich nicht überlegt. Hatte ich hier die Sendung von vor 4 Jahren wieder rausgekramt. Okay. Und hab dann gesehen, das muss ich erst mal rechnen, ne? Das wäre ja praktisch März 2019. Ja. Und im April 2019 stand eine Sendung in meinem Archiv, die hieß praktisch Wiederholung. Das heißt, die ist vom April 2015. Ich hätte irgend sowas reingemacht hier, ne? Mhm. Warte mal kurz, mal sehen, ob ich das. Man kann ja hier die langen Files nicht so gut spielen. Aber warte mal. Ich probiere mal was. Ja, Sendung vom 9.04.2019. Mhm. Das war die Wiederholung vom 21.04.2015. Geht los wie immer. Wenn man hier mittendrin mal reinzappt. Ja. Ach ja. Doch nicht etwa dort im Hintergrund. Frau Lohse? Ja, und ich habe jetzt erfahren, das Flugzeug wurde schon lange vermisst. Mit Moderator. Nee, warte mal. Am Anfang auf jeden Fall. Ja. Was suchst du denn? So eine Stelle. Weine ich doch ein. Und ich bis dann Rudi immer drauf. Hab ich vertan. Da war Frau Lohse da. Mhm. Ich wollte dir aber eigentlich. Dann ist es doch die von vor 5 Jahren. Ich habe Bier dabei. Ich hoffe, ihr habt auch Bier dabei oder vielleicht auch. Hörst du was? Weißbier, Sekt, Wein. Prost erstmal. Kommt noch ein Lied? Wo bist du denn? Ich hatte nur deinen Brief noch gekriegt, wo was von Eberhard und Sturmschäden stand. Ja, nämlich hat es ein bisschen weggeweht irgendwie. Ich wollte eigentlich nur mal kurz hier, weißt du, kurz den Urlaub machen und jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Sag dir, das ist verrückt. Überall Sturmschäden. Wer ist denn Eberhard? Na, Sturm Eberhard. Ach, den haben sie noch einen Namen gegeben. Natürlich. 12. März 2019 warst du an der Kolbatzer Mühle. Ja, das stimmt. Das muss noch vor. Ja, warte, lass mich kurz überlegen. Da war Sturm Eberhard. Sturm Eberhard. Ich glaube, ich überlege, was wir da gebaut haben damals. Ich weiß es nicht mehr. Was nee, aber das war, fand ich witzig. Ja, natürlich. Bitte. Weil normalerweise kann man das ja auch mal bei schönem Wetter ein bisschen bauen, aber da ist dann immer, sind dann immer Gäste, bauen kann jeder. Gästebetrieb oder was? Nee, man könnte einfach. Nee. Also im März ist noch kein Gästebetrieb. Es könnte einfach mal im März schönes Wetter sein. Wie ist denn damit? Ja, du kannst ja auch im Januar machen und hoffen, dass schönes Wetter ist. Ja, Innenpfosten für Chelsea, was ist denn nur hier los? Na, von Harvard, vor 10 Minuten schon. Du bist wohl für Chelsea, für diesen Bonzen-Club. Ich sagte, was ist denn hier los? Wieso unterstellst du mir denn jetzt irgendwelche Gefühle für Chelsea? Ich frage dich doch nur. Nein, ich bin nicht für Chelsea. Und nein, ich bin auch nicht für Dortmund. Ich bin doch ein neutraler Beobachter, quasi. Mich interessieren nur die militärischen Details. So. Erste FC Zeitz, ne was? Bitte was? Wer interessiert dich? Die militärischen Details der Operation. Ach so. 2-0. Nein, oh, Innenpfosten. Ja gut, das Zwindel gucke ich mir später an. So, wo waren wir stehen geblieben? Für Sendung vor 5 Jahren quasi. Nee, vor vier Jahren. Jahren. Mach ja immer gerne vor 4 Jahren, weil da wenn WM ist, dann passt es immer mit WM und so. Oder nordische Ski. Ole Einer Björndalen, weißt du noch damals? Ja, Maxi Gnauk. Maxi Gnauk mit ihrem dreifach gehockten Tuckahara. Am Stufenbahn, das war eine Leistung. Dreifach gehockter. Dreimal in der Hocke gegangen oder drei, ich weiß gar nicht, wie geht es. Na, wir sind halt keine Turner. Nee. Zuckerhaar gestreckt, Zuckerhaar gehockt und geschraubt. Zuckerhaar gebückt. Gebückt. Hockstrecksprung. Hockbücksprung. Hockstrecksbücksprung. Das ist die CK, so wie im Haufen, da wird mir irre. Das geht doch gar nicht. So, Benfica führt bei mir immer nur noch 1-0. Was ist denn das nur? Warum bist du so schnell und nicht so langsam hier? Weil hier die Weltstadt ist. Ja, du Großklappe. Das muss hier einer gucken und dann eintippen in das Internet, was bei dir ankommt. Okay, ja, muss es ja noch kurz vor der Halbzeit dann gewesen sein. Bei mir werden jetzt erstmal 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Wenn noch nicht Halbzeit ist, dann fällt es noch. Bei mir ist nämlich schon Halbzeit. Naja, dann warte ich mal noch die Halbzeit ab. Ramos, Sergio Ramos? Gonzalo. Sergio Ramos Gonzalo? Nee. Hat er geheiratet? Hat er einen Doppelnamen jetzt oder was? Gonzalo Ramos, na wer weiß, wie lange der noch bei Lissabon spielt. Ja, ja, die sind alle nicht lange da. Wie lange die den Adler noch haben werden, das ist auch so eine Frage. Stadio La Luz. Ach, die Stadion des Lichts. Wie lange die Statue da noch von der Eusebio davor stehen wird. Eusebio? Ja, sein rechter Bronzeschuh ist total blank gerieben, weil das Drüberreiben da Glück bringt. Glaube mir. Und wenn du Tickets brauchst, geh dorthin zu dieser Statue. Es kommt sofort jemand an, der dir Wäsche anbietet. Mit Autogramm von Eusebio. Ja. Du musst nur über den Schuh streichen. Kommt, wie aus dem Nichts. Es ist ein reines Wunder, dass plötzlich jemand da dir Tickets für 400 Euro anbietet. 1-0. Wird das zurückgenommen oder was? Nee, für die anderen. Chelsea, ja? Also es könnte sein. Das kommt bei mir in 10 bei, Minuten. Bei mir flackert immer so ein Punkt, wenn gleich ein Tor fällt. Aber jetzt ist der Punkt weg. Der Punkt flackert, wenn das Tor, bevor das Tor fällt. Ja, Großchance heißt es. Jetzt ist aber weg, ist nicht gefallen. Gut, ne, der Elfmeter muss noch geschossen werden sozusagen. Nö, das würde da stehen. Okay. Ja, aber warst du mal zum Fußball? Dein Ticker macht mich nervös. Du warst nicht beim Fußball, oder? Ich war nicht beim Fußball, ne. Bei welchem? Wo soll ich hingehen? In Portugal. Für 400 Euro? Nee, leider nicht. Leider nicht. Für vier... In Italien war ich beim Fußball. Ah, das hätte ich schon erzählt, oder? Barisado, beim Nachwuchsturnier im Rand des Dorffestes. Dorffußball, herrlich. Ein Palermo, keiner guckt das Feld. 300 Leute da. Ein übelster Krawall. Supergeil, hat mir gut gefallen. Ein Barisado, sag ich dir. Wie ist denn da die Hauptstadt von Sardinien? Olbia. Ich hab's dir doch erzählt. Ein Olbia. Ein Olbia dort. Olbia dort. Quatsch. Naja. Gut, also Urlaubsplan. Geht's dies ja auch wieder hin übrigens? Haben wir uns jetzt doch entschlossen. Hä, hey, wie denn nun? Na, wie denn nun? Ich denke, ihr müsst lernen. Irre. Steht's immer noch 1-0 bei dir? Nee, ja? Nee, nicht gefallen. Also, du hast mir das schon gesagt, obwohl es gar nicht gefallen ist. So machst du das. So trickst du mich immer aus. So Großchance. Kai Havertz bekommt ein Tor wegen Abseits aberkannt. Naja, sage ich doch. Die nähern sich immer mehr an. Es ist bald soweit. Noch kurz vor der Pause wird es passieren. Ich flackere hoch. Du fährst nach, ihr fahrt nach Sardinien wieder. Bis jetzt sieht alles danach aus. Ja, da haben wir uns entschlossen, da doch nochmal uns die Zeit zu nehmen und einfach nochmal hinzufahren, weil es da so schön war. Habt ihr denn wenigstens diesmal euch vorgenommen, nach Lecce abzubiegen? Nee. Diesmal haben wir nicht so viel Zeit zur Verfügung, dass wir diesmal direkt durchdonnern werden wahrscheinlich und dann mehr Zeit auf der Insel zu verbringen. Das ist jetzt ein schöner Plan, wie ich finde. Also wenn Sie mich fragen, ist das ein schöner Plan. Ja, klingt gut. Bitte? Klingt gut. Klingt gut, aber vorher müssen wir nochmal hier das Flügelschlag spielen. Ja, mach mal. Mach mal, ja. Weil wir müssen noch ein bisschen fit werden, weil wir fahren ja Anfang, Ende April an die Wartemündung. Und dort macht ihr was? Da fahren wir ein bisschen mit dem Fahrrad hin und her durchs Nationalparksgelände und gucken Vögel an. Okay. Und auch anderes Zeug vielleicht. Wartemündung, das ist, was mündet denn da ineinander? Die Warte mündet in die Oder. Mhm. Und das ist wo? In Polen. Mhm. Na ja. Aber gleich in der Küstrin. Ja. Großes Küstrin, 1000 Einwohner bestimmt. Nicht zu verwechseln mit Küstrinchen. Nein, großes Küstrin, das Thema hatten wir doch schon damals so schon unterhalten. Ja, aber haben wir nicht so viele zugehört. Bitte? Haben wir nicht so viele zugehört. Aber Festung Küstrin, wo hier irgendjemand nachher von Klatten irgendwie standrechtlich erschossen worden ist und der eiserne Fritz musste zugucken, als er noch jung war und mit dem abhauen wollte. Naja, guck's dir mal an, wenn du dort bist. Wenn du die Vögel beobachtest, siehst du bestimmt auch das Schloss. Dann so. Wahrscheinlich ragt das raus. Ist ja eine Burg, bin ich ja schon vorbeigeradelt mal auf meiner Oder-Neiße-Radwanderung. Ja. Da waren wir auch oben. Also mal rüber. Ich bin Ficker. Guck an. Haben wir mal geguckt. Mhm. Das ist schon eine mächtige Burg. Ja, große Anlage. Ach, letztens war ich mal wieder auf Festung Königstein. Das sind sie irgendwie in letzter Zeit alle. Es gab einen freudigen Anlass, die Schwiegermutti hatte ihren 70. zu feiern. Ach, ich erinnere mich, das war schon mal Thema. Das war halb so wild. Mhm, also nur 35 oder was? Nö, ging. Mhm. Aber dieses Glasfenster, auf das man da rauslaufen kann, das ist nicht Königstein, sondern Bastei, oder? Also auf jeden Fall, jetzt klingelt es hier, bei mir klingelt es. Du hast da nicht drauf gestanden, sozusagen. Nee, gab es dort nicht. Mhm. Wenn es das in der Sächsischen Schweiz gibt, dann ist es nicht auf der Festung Königstein. Mhm. Wahrscheinlich auf der Bastei. Mhm. Dann muss es an der anderen Ecke sein, da wo alle hinfahren immer. Mhm. Naja, gut, und das war schön. Es war schön. Ich war ja irgendwie als Kind das letzte Mal dort. Man konnte runtergucken. Es hatte auch einen Tag vorher tatsächlich auch wieder geschneit. Mhm. Und das war aber sehr schön, weil das so Schnee im Schnee lag. Und die Bäume waren alle voll mit Schnee. Da kam dann die Kutsche vorbei mit dem König von drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder was? Nee, Rolf Happe kam nicht vorbei. Hätte ja sein können. Das klingt so ein bisschen... Nee, aber es war ein bisschen wie im Märchen, das stimmt. Hm. Oh, ihr Abseitstor für Chelsea. Krass. Ja, das war das von Kai was? Havertz. Aber jetzt haben sie doch ins geschossen, wie du es gesagt hast. Ja, ich bei mir flackert es eben auch manchmal. Nee, und dann hast du ja ne, die verschiedenen Ausstellungen und gerade jetzt auch wieder aktuell die ganzen Kanonen. Ja, auch schön. Und die hatten auch einen riesen Brunnen dort gegraben. Ja. Der ging bis runter und der wurde aber, der ging irgendwie, ich weiß gar nicht, 150 Meter tief. Ja. Von Regenwasser gespeist. Okay. Und hatten oben einen riesen, wie so ein, das berühmte Hamsterrad. Ja. Wo Menschen drin rumliefen. Um das Wasser hochzuholen. Mhm. Ja, bei 150 Metern, das kannst du auch schlecht mit der Hand, wenn du da mal kurbelst eine Weile. Wenn du da so eine Welle, ja, aber so hast, läufst du halt eine Weile. Mit 10 cm Durchmesser und da kurbelst du eine Weile Seil auf. Ja. Oh, Niklas Süle kriegt auch noch Geld. Wahnsinn. Dann dauert es bei dir noch 3 Minuten. Wahrscheinlich fällt gleich 1-0 für Chelsea. 3 Minuten noch. Na, apropos oder? 3 Minuten, noch 4 Minuten Sendung, Sascha. Steht unentschieden oder was? Wie ist denn das? Wie war denn das Hinspiel? Oh, jetzt steht 1-0 für Chelsea. Ach, Sascha, du erzählst alles doppelt. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Das hat mit Nachrichten, mit Neuigkeiten nichts zu tun, was du hier machst. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten. Ach, ich freue mich drauf, dich bald wieder zu sehen. sagen wir mal so, mal was ganz Neues. Hören. Ja, ne, ich auch. Ja, dieses, das macht mit, dieses, einfach besser. Dieses so, fernmündliche. Zum geheizten Studio. Dann, du kannst ja einfach mal gucken das nächste Mal. Anscheinend ist, hat das Tradition, dass du im März nicht da bist. Das Worte-Ping-Pong. Naja, das liegt vielleicht doch im Sendorhythmus irgendwie. Weiß ich nicht, wenn ich da aller... Müssen wir mal genau nachrechnen, wie das festgelegt wird, die nächste Helferwoche. Vielleicht hast du ja Einfluss. Auf die Gestaltung, die Termingestaltung. Ja, genau. Nee, das habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Glaubst du nicht, wenn du aber sagst, ich und meine Freunde kommen da nicht. Ja. Das wird sich viel ändern. Dieser hilfreiche Alexander. Grüß dir mal, der arme Kerl. Mache ich, ja, den muss ich erstmal wieder heil Heme bringen. Tut ja alles weh. Tut ja alles weh. Mensch, und du? Hat sie nur aufgehört, da zu sauen draußen? Oder musst du jetzt nochmal durch den Sturm nach Hause? Wenn ich hier zum Fenster gucke, fallen Flocken nahe vorbei. Oh, ei. Aber ich hab alles mit, was ich anziehen kann. Ich bin guter Dinge. Fahrrad bei Schneefall, ich stelle mir das immer extrem gefährlich einfach auch vor. Oh, ich habe doch ein ordentliches Fahrrad. Ja. Aber ich versuche vorsichtig zu fahren. Ich rufe dich an, wenn ich zu Hause bin, ja? Ja, bitte. Versuch dein Glück. Und allen, die es auch interessiert, die rufe ich auch an. Die müssen jetzt nochmal schnell hier anrufen, wenn ich sie benachrichtigen sollte. Ne? 30.006. Ach, könnte aber besetzt sein. Auf der Internetseite von Radio Blau veröffentlichen, dass sie gut nach Hause kommen. Es könnte besetzt sein gerade. Die könnte besetzt sein. Aber in einer Minute nicht mehr. Wollen wir noch ein kurzes Lied spielen? Ja. Schaffen wir aber nicht mehr. Ich sage tschüss und du spielst das Lied, oder? Ich habe aber kein Kurz. So kurze Lieder haben wir gar nicht mehr. Ach so, ja, das spielst du lange und wir blenden aus. Nö, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Offer wahrscheinlich. Jetzt kommt Offer, ja, Offergeld. Spedition Offergeld sehe ich immer mal auf der Autobahn. Echt? Mhm. Offerieren Sie Geld oder was? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ist ja Radio. Ich muss immer ans Radio denken, wenn ich die sehe. Ja, das glaube ich. Na? Denn es geht weiter mit der Sendeautomation bei uns. Ja. Das heißt Offer. Hier bei uns. Ich will die Seite Radio Blau aufmachen, da steht da, die Seite ist nicht sicher. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Heimfahrt. Ja, das kriege ich hin. Die Leute, die so lange dran geblieben sind, wünschen schönen Abend noch. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt und ich melde mich bei dir, wenn ich gut zu Hause angekommen bin. Sehr gut. Ne? Ah, jetzt kommt Sex, Work, Sonstiges. Wie oft nach uns, wenn die Sendung kommen darf. Wir sind wieder da, also Sascha vor allen Dingen, in 4 Wochen, das ist am 35. März. Ja. Hä? 35. März. Also 4. April. Viel Spaß, schlaft schön und winke, winke. Schöne Grüße aus dem Norden. Bis dann. Tschüss.